The individual has always had to struggle to keep from being overwhelmed by the tribe. If you try it, you will be lonely often and sometimes frightened, but no price is too high to pay for the privilege of owning yourself. Friedrich Nietzsche. Too long didn't read Republika 2019. Und Nietzsche in Englisch vorstellen. the tribe has spoken. Jeffrey Probst von Survivor. Schönen guten Tag, hallo. Ich bin der Abel. Hallo. Ja, das ist das mit dem Vorstellen. Dann fühlt sich nämlich keiner als Nächster zuständig. Ich bin der Mars. Wunderschönen guten Abend. Ich bin der Mammon. Magazin. Habe ich auch einen Kanal. Schönen guten Abend. Willkommen. Ja, hallo. Ich bin der kleine Preis. Preis Mall. Und jetzt geht's los. Let's go. Wer ist das? Chris, sag doch auch mal was. Okay, ich bin auch da. Das Walden. Was stellt ihr euch da drunter vor? Nur die, die es noch nicht gelesen haben. Das Walden ist des Müllers Lust oder so. Ja, schon mal nicht schlecht. Als erste Assoziation Volkslied deutet auf AfD-Hintergrund bei dir. Sicher hat deine Mutter auch Zöpfe. Weiß mir das erstmal nach, dass ich irgendwas mit der AfD zu tun habe. Das Walden ist ein Projekt, das sich auf der Republika, also ich war nicht da, ich habe die nur wie immer virtuell verfolgt, auf der Republika kennengelernt habe. Das sind zwei Berliner Start-Upper, die ein Stück Wald in einen Arbeitsplatz verwandeln wollen. Das heißt, der Wald wird jetzt vernetzt und dann können sich da dann Leute hinsetzen und dort am Laptop im Wald arbeiten. Ja, finde ich gut, in den Wald zu gehen und der Wald... Nein. Man geht nicht in den Wald, um am Laptop zu arbeiten, Small Price. Man geht in den Wald, um an sich selbst zu arbeiten. Und da braucht man keinen Laptop. Also ich weiß, ja, ist so ein typisches... Ich fand es halt lustig irgendwie, weil wir immer mit Wald und so... Aber eigentlich finde ich es doof als Projekt. Ja. Den Wald zu gentrifizieren hier. Nee. Ja, anstatt Laptop schleppt man da ein Sixpack mit und... ein Stückle Fleisch und dann irgendwo an der Grillstelle. Und man nimmt aber den Müll hinterher wieder mit. Auf jeden Fall. Aber der Antennenmast will wohl stehen bleiben. Ja, die haben irgendwie so Router an die Bäume genagelt oder so. Da waren auch Bilder, glaube ich, aber... Oh Mann, ey. Ja. Es gibt auch so Bäume, so Kunstbäume, die aus... Ja, so die Antennen sind in Wirklichkeit wohl. Ja, viel Spaß. Ja, alle Bäume sind Kunstbäume und Antennen. Das ist die doch die große Verschwörungstheorie. Wurzeln gibt es auch nicht. Ihr habt es zuerst gehört. Ja, die haben noch nicht so einen festgelegten Frequenzbereich oder so. Ja, ahoi Poloima, stabil meine Tweets geklaut. Es war nämlich wieder Republika, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Die Konferenz, wo das Schönste daran ist, sich mit ein paar tausend Gleichgesinnten zu treffen, drei Tage lang genau das Gleiche zu denken und zu sagen, ist dann das Fazit zu ziehen, dass es einen zum Umdenken bewegt hat. Ja, sich gegenseitig bestätigen fehlt noch, ne? Ja, oder ich könnte es auch unappetitlicher ausdrücken, sagen wir es so. Okay. Ja, aber der Kommentar zu dem Tweet ist auf jeden Fall spot on, also... Unglaublicher Tagesabschluss auf Stage 1 mit Sascha Lobo bringt einen zum Umdenken und hoffentlich auch zum Handeln. Ich meine, was kann das gewesen sein, außer ich und viele andere sparen sich halt vor allem den Lobo, weil die RP so schon krass genug ist fürs Gehirn. Und was kann er anderes gesagt haben als Klimawandel? AfD, Rechtsruck, bla bla bla und Datenhoheit. Der Lobo. Der Lobo hatte vor allen Dingen, wie hat er da letztens noch gesagt, der hatte ein Realitätsproblem an einer Stelle oder so. Damit eben das Trump dann doch gewählt wurde, obwohl 99% aller Leute und vor allem die Presseorgane gesagt haben, ist nicht so, wird nicht so. Und das nennt er eine Realität? Nee, das hat er irgendwie anders genannt, komme ich gleich drauf. Ich möchte mir dereinst nicht mangelnde Panik machen. Genau hat er gesagt, irgendwie glaube ich, dass er sich von den Enkeln der jetzt Lebenden keine Panikmache vorwerfen lassen. Nee, nicht mangelnde Panikmache vorwerfen lassen will. Ja, Panikmache ist immer gut. Wenn ihr generell an vernünftige Menschen denkt, dann seht ihr Menschen mit weit aufgerissenen Augen und rasendem Herz. Das sind immer die vernünftigsten Menschen. Den Vorwurf wird er sich auf jeden Fall nicht machen lassen müssen. Also, glaube ich kaum. Ist das jetzt an eine Veranstaltung gemeint, am letzten Tag, diese Abschlussveranstaltung oder was? Nee, am ersten Tag. Okay. Aber das war ja unterirdisch am letzten Tag. Das Ding. Achso. Ja, vielleicht auch nicht am ersten Tag, aber auf jeden Fall an einem Tag. Ach ja. Tagesabschluss. Da denke ich dann an Geld zählen und die Papiere ausfüllen bei Tagesabschluss. Ja, wie überlegt man, dass ein Tag, einer von den mehreren Tagen dann zu Ende ging und nicht unbedingt der letzte, ne? Das wäre dann Veranstaltungsabschluss. Ja, die Neue Züricher Zeitung hat sich die Republika auch angeschaut und fasst das hier gar nicht schlecht schon in der Überschrift zusammen. Die Forscherin hält Open Borders für eine Frage die Zeit, die Kolumnistin findet offene Grenzen gut und das Publikum applaudiert. Also das, was eben Ahoy Poloy auch schon in verkürzter Form in seinem Tweet gesagt hat, da ist keinerlei Konflikt, da wird nicht gestritten, da wird jedem nur zugestimmt, wenn mehrere Leute auf dem Panel sind. Ihr werdet in Zukunft da den ein oder anderen Stream von uns auch genauer unter die Lupe genommen sehen und freut euch drauf. Da sind wirklich ein paar grandiose Dinger dabei. Ich habe eben schon mal zitiert, dass jemand gesagt hat, also dass man, ich erkenne schon an, dass deine ostdeutsche Identität ja halt so ähnlich ist wie ein Migrationshintergrund und dass man da auch diskriminiert wird und so. Aber es wird eine schöne Zeit werden. Und wer sich vorab schon mal so einen Überblick verschaffen will, obwohl ich glaube, der Artikel ist nach dem ersten Tag geschrieben worden. Der kann mal in die NZZ gucken. Die hat das ja natürlich nicht objektiv, sondern mit einem schon kritischen Einschlag sich angeguckt. Aber bei den ganzen Jubelgeschichten, die bei uns in der Presse stehen, kann man sich auch mal was angucken, was vielleicht nicht den Mainstream. Also auch so ein bisschen der Tenor derselbe, ne? Dass sich die Gleichdenkenden das Gleiche bestätigt haben immer wieder. Ja, ich finde das schon relativ objektiv. Also, wenn ich mir das angucke, sieht das für mich ganz stark danach aus, ja. Die Forscherin hält Open Borders für eine Frage der Zeit. Ich halte das für ein zutiefst antidemokratisches Statement. Du kannst nicht einfach die Staatsbürgerschaft, wie du möchtest, rumreichen und dann hoffen, dass demokratische Institutionen das überleben. Also ich, keine Ahnung. Ich finde es krass, dass da das Steinmeier und also ich, keine Ahnung, ich finde es schickig. Ja, es ist wirklich, es lässt einen ratlos zurück, warum dieser Ort oder diese Veranstaltung so gefeiert wird. Ja, ich kann mir da schon einige Sachen vorstellen und ich sag's auch mal direkt für alle Zuschauer, wir werden uns mit der Republika auch noch ein bisschen mehr beschäftigen. Hier machen wir das alles nur so anderesweise. Also da kommen leider noch Sonderstreams. Mhm. Es ist ja im Endeffekt so, dass die Republika jetzt in den letzten Jahren ihren Charakter sehr gewandelt hat. Ich weiß, dass mir da viele Leute widersprechen würden, aber so wie ich es sehe, war die Republika früher halt ein Journalistenforum und jetzt ist es mehr oder weniger ein politisches Forum geworden. Ja, ich würde dir da widersprechen. Die Republika, muss man dazu auch noch sagen, die Republika ist ja ein Format, was auch von der Bundesregierung gefördert wird, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Ja, also es gibt in Afrika eine Republika, auf South by Southwest haben die auch einen Republika-Ableger gemacht. Und ich habe das jetzt nicht alles im Blick, aber es ist im Endeffekt ein Format, was halt auch exportiert wird, ja, mit der politischen Message. Und das ist natürlich sehr schade. Sehr schade. Es weist sehr viele Parallelen zum Chaos Communication Congress auf, leider. Weil die Personalien sich ja auch teilweise überschneiden. Ja, nur der CCC war deswegen besser, weil da einfach mehr passiert ist. Ich habe bei dem RP-Stream doch ganz schön viele Pausen gesehen. Und das gab es nicht beim CCC. Da war immer Schlag auf Schlag. Tack, tack, tack. Twitter Archiving Google Sheet? Ja, das ist das Ding von Luca Hammer, das hast du, glaube ich, eingereicht. Das war die Präsentation. Jetzt sind wir aber natürlich am Ende von der Präsentation. Ich wollte eigentlich nur sagen, oder? Okay, ja, Folie 72. Ja, das weiß ich aber nicht, warum er das jetzt ans Ende geschoben hat, aber gut. Ja, keine Ahnung. Also, ich wollte einfach nur mal, ohne dass wir uns halt den Vortrag angucken, jetzt von ihm, weil das haben wir ja auch schon irgendwie oft genug gesehen. Er hat da also seine Analyse, ja, seinen Vorgang praktisch offengelegt in dieser Präsentation, die er da gemacht hat. Ich dachte, es ist einfach vielleicht ein interessantes Ding für Menschen, die irgendwie in die Richtung ein Interesse haben, die sowas vielleicht nachverfolgen wollen. Ich meine, einiges ist jedenfalls nicht ganz schlüssig, so wie ich das verstanden habe, haben sie da auch teilweise ein bisschen selektiv halt mit den Daten gearbeitet. Ne? Ja, auch gerade für Leute, die halt überprüfen wollen, inwieweit Luca Hammer. Ich kann das nicht, weil das, also Mathe und ich und muss nicht unbedingt sein, aber ja, aber so die Art und Weise, wie geantwortet wurde, wie die Fragen da beantwortet wurden, also die Sache dargestellt wurde im Prinzip, die lässt ja darauf schließen, was für Fragen dargestellt wurden. Und die sind ja gar nicht so aussagekräftig gewesen. Ich glaube, dass ja, hier er nimmt als Beispiel, nimmt er halt diese Geschichte mit der Diekmann, die getweetet hatte, irgendwie Nazis raus und Nazis sind alle, die keine grünen Wähler sind, wie sich das ausgebreitet hat. Ja. Wobei ich das lustig fand, dass er erst das Nazis raus-Ding nur erwähnt hatte in seinem Talk und dann dachte ich schon, dass er das andere komplett ausspart, aber es hat dann später halt doch noch gesagt, dass das quasi die Sache war, die weiterverteilt wurde, aber hat das dann irgendwie ja so komplett merkwürdig dargestellt. Ich dachte mir so, naja, ich meine, da hast du doch deine Antwort, was die Leute aufgeregt hat. Nicht das Nazis raus, sondern dieser andere Spruch. Ja, das ist, nee, was hat er gemeint? Das wäre irgendwie Satire oder so gewesen. Mit dem alle nur, die nicht die Grünen wählen. Ja, meinetwegen, aber ich meine, das... Ja, den Eindruck hatte ich aber auch ein bisschen, dass es da so ein bisschen eine Begründung gab, warum sich die Leute aufgeregt haben, die über das Rechtssein, sag ich mal, hinausgeht. Ja, eben so oder so ist das ja das Ding halt eben und nicht das Nazis raus, ne? Und ich meine, und diese Gegenreaktion dann quasi, die er dann auch irgendwie vorstellt, war halt eben auch so wieder, ja, und dann twittern die ganzen Leute alle Nazis raus, um sich dann darüber aufzuregen, dass sich die Leute darüber aufregen. Und ja, schön, so nach dem Motto so, ja, hier, die Nazis beschweren sich, dass wir sie nicht mögen oder so. Ja, ganz komisch. Und was ich auch komisch fand, deswegen habe ich jetzt hier mal angehalten, diese Eva Horn, das war auch ein ganz furchtbarer Vortrag von der. Die hatte ihn auch geschillt schon einen Tag vorher und er hat das dann auch hier direkt zurückgegeben in diesem Ding, was mich so ein bisschen vermuten lässt, dass die beiden da irgendwie connected sind. Also weiß ich nicht. Nee, aber ich sehe es eher so, dass der Herr Hammer inzwischen für einen großen Teil der RP-Vorträge praktisch diese lustigen kleinen Grafiken macht. Also. Die sind allgegenwärtig. Also ja gut, ich meine, dieses Bild ist natürlich wahrscheinlich auch von dem Vortrag von dem Tag davor, ne? Aber ich ja, weiß ja, es nicht. Fand ich nur, ja, bei dem Luca Hammer wäre ich mal interessiert daran, dass er mal eine Analyse von zum Beispiel MeToo macht und ob da eine Beeinflussungskampagne für MeToo ist, vielleicht auch vorhanden ist. Also, aber so weit denkt man ja nicht, sondern das... Das habe ich auch gedacht, dass man das mal im Vergleich jetzt untersuchen soll, ja. Ja. Abgegangen ist und, ja, also, weil bei MeToo macht man sowas gar nicht oder bei ausnahmslos. Also. Ja, aber da jetzt hier legt er ja offen, wie er es macht. Also wenn man sich hier das anguckt und da irgendwie einen Knack für hat für solche Sachen, könnte man das ja nachvollziehen. Ja, nur, dass er ja auch gesagt hat, dass man mit der normalen API irgendwie nach ein paar Tagen schon nichts mehr finden kann irgendwie. Ach so. Da brauchst du dann schon das Deluxe-Ding. Das erklärt auch, warum dieses... Es gab doch mal irgendwie diese Seite, wo da alles irgendwie, wo die Leute ja auch immer diese Gamergate-Sachen da geteilt hatten. Also wo man irgendwie gesehen hat, wann der Hashtag irgendwie Fahrt aufgenommen hat und wie viel mehr Leute Gamergate. Ja genau, das war ja irgendwann mal weg, das Ding. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie das dann halt jetzt monetarisiert gemacht haben mit dem API-Zugriff. Ja, aber das war es eigentlich zu Luca soweit. Ist probably a bot, finde ich auch gut. Aber ja. Hallo, liebe Kinder. Die Weltraumaffen-Kinderstunde ist da. Ja, es sieht auch ganz lustig aus, als ob die gute Dame irgendwie explodiert mit diesem Comic-mäßig. Der Gesichtsausdruck hat auch schon so ein bisschen was von Doe. Heute Morgen war ich auf der TinCon, der Teenager Internet Network Convention. Das Bundesjugendministerium ist Hauptförderpartner dieses Jugendfestivals für netzpolitische Themen, das in diesem Jahr innerhalb der Republika in Berlin stattfindet. Oh, fein. Oh, bitte, ey. Die junge Generation trägt die Entscheidungen von heute. Ich finde es gut, wenn junge Menschen sich für mehr als für sich selbst interessieren, weil das mache ich ja schon genug. Und wenn sie sich für eine gute Sache einbringen möchten. Für eine gute Sache. Ja, super, Sache, Franzi. Für eine gute Sache, hinter der die SPD voll dahinter steht. Ja. Gut, Hashtag gute Sache gesetzt. Das ist so random alles. Also so wirklich auch wieder den Phrasenbaukasten ausgeschüttet. Was haben wir da? Ah, da gehen junge Leute hin. Wahlrecht mit 16. Ja, ja, wenn man sich das dann anguckt, dann hast du wieder alle möglichen Aktivisten-Heinis da rumtouren, die den Leuten was vom bösen Hate Speech erzählen. Ah, du, also die Gästeliste von der TinCon war die einzige Tortur. Also da habe ich auch nicht viel reingeguckt. Aber so Leute wie die Gebrüder Semsrott oder so, die braucht halt auch kein Mensch. Okay. Tja, Franzi. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat die Namen neuer Gesetze kritisiert. Solche Titulierungen verbinden Gesetzgebungsverfahren mit den Strategien der Reklame. Ja. Das kommt von der Erziehungspresse. Die Infantilisierung der Gesellschaft schreitet voran. Geordnete Rückkehrgesetz, faire Kassenwahlgesetz, starke Familiengesetz, gute Kita-Gesetz, das Leute für blöd verkaufen. Aber was wir in Deutschland auf jeden Fall nicht kriegen werden, ist ein Patriot Act. Aber ein hervorragender Fünfjahresplan. Wahrscheinlich gibt es bei uns dann irgendwie einen Antinationalismus-Act für Überwachung. Ja, den Anti-Homöopathie-Act gibt es ja wohl dann nicht so schnell. Nee, den gibt es nicht so schnell, ja. Und das war auch mal wieder so einer von der Sache. Ich habe es eigentlich kommen sehen, aber es schockiert einen doch immer wieder. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, übernimmt die Schirmherrschaft des Deutschen Ärztekongresses für Homöopathie 2019. Entscheidend sei, was den PatientInnen hilft. Ja, liebe Homöopathen. Ich würde mal sagen, je weniger ihr gendert, desto mehr gendert ihr eigentlich. Also gendert mal ein bisschen weniger. Kann da jeder an Politiker herantreten, wenn ich jetzt für die Vriel-Gesellschaft noch jemanden suche oder die Thule Foundation? Für die Manu kriegst du wahrscheinlich, ja. Also ich meine, ich habe glaube ich auch hier schon irgendwann mal erzählt, es ist eine Dame, die später im Leben sich erst hat taufen lassen. Und sowas ist auf jeden Fall eine richtige Red Flag, Einstellungen, ja, vielleicht für den Ehemann oder so. Dinge. Nee, ich denke mal nicht. Ich glaube schon, dass du ziemlich überzeugt bist. Also ich würde es dir höchstens für die politische Karriere unterstellen, aber ansonsten. Homöopathie macht tote Augen. Denk dir mal dran. Weil es hilft. Weil es hilft, ja. Ja, das ist auch so. Den Christopher Lauer, den gibt es auch noch. Hin und wieder taucht er auch mal irgendwie in meinem Feed auf. Allerdings kann ich es nicht lesen, weil ich da schon lange geblockt bin. Und der hat jetzt scheinbar irgendwie so einen Podcast bei der Zeit, wenn ich das hier richtig verstehe. Und da geht es um Sozialismus und auch darum, ob der Jochen Bittner, der Journalist Jochen Bittner von der Zeit, ein Kryptofaschist ist. Wow. Also. Mit so Zitaten, wie der Jochen Bittner hier schreibt, ich halte Jochen Bittner für einen Kryptofaschisten. Ich vermute, dass er mit Miriam Lau, ich glaube, das war die Dame, die damals geschrieben, diesen, oder soll man es lassen, Beitrag da geschrieben hatte zum Thema hier Flüchtlingshilfe im Mittelmeer. Und die ist natürlich auch ein rotes Tuch jetzt beim Progressiven, in einer protofaschistischen Zelle steckt. Ja. Der Bittner macht diesen Podcast, oder was? Nee, der Bittner nicht. Der Bittner ist der, der es hier zeigt. Der Bittner ist der, der da als Kryptofaschist bezeichnet wird. Der Lauer macht den Podcast, wenn ich das richtig verstehe. Ja, nur der Bittner muss ja irgendwas veröffentlichen, wenn er als Faschist bezeichnet werden kann. Na, der Bittner ist Journalist bei der Zeit. Okay. Also. Das ist ja Zeit, Beweis genug, wer für die Zeit arbeitet. Also, weißt, also. Nee, wenn ich da schon Sozialismus lese, das ist wie, es geht heute natürlich auch um völkischen Nationalismus. Ja, es gibt halt Begriffe, die sind ein bisschen mit Geschmäckle. Und Sozialismus finde ich jetzt nicht so. Für mich riecht das Wort ein bisschen. Ich keine Ahnung, das ist dann meine ableische Korrektheit, die dann hochkommt. Also ich mag das Wort nicht. Ich hoffe, dass es bei ihm nicht allzu oft um Sozialismus geht. Ich denke, du hast, das ist die Steigerung von Sozial, also was Freundliches. Freundschaftliches. So. Ja, aber auf jeden Fall, also der Jochen Bittner ist bei uns ja schon ein paar Mal positiv aufgefallen mit Selbstkritik, Medienkritik. Und ja. Die sieht wahrscheinlich auch so aus wie diese Political Correctness, ne? Damit ist unser halt Chat, beziehungsweise Average Atheist im Chat ergänzt gerade, dass der Bittner wohl den Kühnert ziemlich aufs Korn genommen hat. Okay. Ich nehme mal an, für seine Ideen zum Sozialismus, was ja dann auch eine Brücke herstellen würde. Ja, also der Jochen Bittner ist, soweit ich das sagen kann, auf jeden Fall einer der besseren Journalisten in Deutschland. Daher also, auch der Titel Kryptofaschist. Das erinnert mich ein bisschen an Monty Python, wo halt man den König daran erkennt, dass er noch nicht ganz mit Scheiße überzogen ist. Ja. Naja, also ich muss schon sagen, dass der Jochen Bittner auf jeden Fall, ja, also der ist schon ziemlich gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt nur irgendwie der am wenigsten Schlechte ist oder so. Der Jochen Bittner ist gut. So ja. Super ist der. Ja. Jochen also, Bittner. So gut. Merkmal kann er bei der Partei mitmachen. Ne? Wir hatten den auf jeden Fall schon häufig im positiven Zusammenhang und ich glaube noch gar nicht im negativen. Also. Ja, ich kann mich auch an ihn erinnern. Den hatten wir schon öfters. Also. Ja, ich kann mich auch an den Christopher Lauer noch erinnern. Ja, den habe ich keine gute Erinnerung. Der ist in positiven Kontexten erwähnt worden in letzter Zeit. Im Endeffekt ist es ja so, dass der früher auch bei den Piraten war in Berlin und da halt gewisse Popularität bekommen hat. Ja. Und ist dann ja zur SPD gewechselt. Und von Anfang an immer mit der Ansage so, ja, mir geht's nur um Machtpolitik und ich bin mir auch um keinen politischen Trick zu schade. Und deswegen, alles, was von dem Christopher Lauer kommt, sehe ich halt immer unter dieser Prämisse. Ne? Der benutzt halt diese protofaschistische, was auch immer er da als Formulierung benutzt hat, im Endeffekt als politischen Angriff gegen einen Journalisten, der halt einen Kollegen angegriffen hat. Ja, das ist ziemlich, der Christopher Lauer ist halt ziemlich transparent, würde ich mal sagen. Okay. Schön umschrieben, ja. Ach ja. Der Faktenfinder, weiß gar nicht, nee, Tagesschau Investigativ war wieder unterwegs für uns. Hat herausgefunden, dass inzwischen viele Leute den Medien nicht mehr trauen und sich deshalb auch in alternativen Medien informieren. Unter den 15 am häufigsten geteilten Seiten im dreimonatigen Beobachtungszeitraum landen neben Nachrichtenseiten wie Die Welt, Tagesschau.de und Spiegel Online auch Seiten wie Journalistenwatch, Tichys Einblick, Anonymous News oder Epoch Times. Also ich würde mal sagen, eins von den vieren gehört hier nicht dazu. Ja, würde ich auch schon mal sagen, ja. Das ist schon mal super frech gegenüber Tichy, der vielleicht nicht den Journalismus macht, der den Leuten hier bei der ARD gefällt, aber der richtigen Journalismus macht. Und ja. Aber dann kommt es noch viel schlimmer. Medien übernehmen Online-Themen, ist die Zwischenüberschrift. Das größte Problem, so unsere Expertin im Gespräch mit NDR und WDR, ist, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung Gefahr läuft, sich vom klassischen Journalismus abzuwenden und sehr einseitige Medien konsumiert. Das kann dazu führen, dass klassische Medien sich davon beeinflussen lassen, etwa wenn die Redaktionen feststellen, dass eine einseitige Geschichte über Asylbewerber plötzlich viele Klicks, Kommentare und ein hohes Aufkommen an Interaktion in den sozialen Medien bringen. Im schlimmsten Fall führt das zu einem klickgetriebenen Journalismus, der nicht rein nach was wichtig ist, sondern nach was ist emotionalisierend agiert. Ja. Könnt ihr euch schon vorstellen, wer die Expertin ist, so ein bisschen wenigstens, ja? Also, ich finde es so frech. Weißt du, nicht, dass sie nur auf der Republika jedes Jahr auftritt und den gleichen Vortrag hält. Sie kriegt danach auch jedes Mal einen Artikel in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Ding, wo sie den Vortrag nochmal halten darf. Ich kann das echt nicht glauben. Also, reißerische Beiträge werden in sozialen Medien. Wie lange erzählt sie uns das jetzt schon? 3 Jahre? Wann ist ihr Buch rausgekommen? Vor allem klickgesteuert. Ja, Medien operieren halt auch danach, dass sie halt einen Profit abwerfen müssen. Ja, und zwar ganz viele also, Medien. Also auch wie ist das denn? Bücher nicht Aufschlage gesteuert sozusagen, weißt du? Ja. Weil sonst wissen die Leute ja gar nicht, was in dem Buch drinsteht, wenn sie es nicht aufschlagen. Außerdem, du könntest genau den gleichen Scheiß, könntest du auch schreiben über BuzzFeed, könntest du schreiben über Gorka und diesen ganzen Kram, wo irgendwelche, ne, wo die Ingrid ja auch in ihrem Vortrag damals gesagt hat, dass die Website Gorka das so gut macht mit den Kommentaren durchfiltern und so, ne? Den kannst du den gleichen Vorwurf machen, dass sie da Quatsch verbreiten, dass sie da übelste Boulevardsiffe irgendwie raushauen, um Klicks zu generieren. Ja, wenn du möchtest, kannst du ja auch mal runterscrollen bis zu dieser grauen Box, wo steht die Social-Media-Analyse. Da sind noch mal ein paar Details genannt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ja, so ein Alto Analytics hat im Rahmen der Untersuchung in einem 3-monatigen Untersuchungszeitraum 9,65 Millionen Beiträge von 756.000 Nutzern analysiert. Ja, und so weiter und so fort. Allerdings, was ich an diesem Artikel definitiv kritisiere, hier wird ja Journalistenwatch, Tichys Einblick, Anonymous News und Epoch Times namentlich genannt. Russia Today und Rupli auch. Allerdings kommt hier kein Vertreter von irgendjemandem von diesen Seiten zu Wort. Ganz im Gegenteil, die Frau Brodnik kommt eben als sogenannte Expertin zu Wort und dann noch einer, der bei Spiegel Online die Social-Media-Sachen verwaltet, kommt zu Wort. Das ist einfach wirklich, hier ist wirklich gar kein Journalismus mehr. Es wird sich einfach nur auf diese Studie berufen hier. Ne, wird unterstützt von der Mozilla Foundation, der Open Society Foundation, Wink Wink, und der Luminate-Gruppe des eBay-Gründers Pierre Omidyar, Drive My Car. Und, ja, Mozilla Foundation-Leute gab es zum Beispiel bei der Republika auch jede Menge. Zum Beispiel die gute Caroline Sinders. Die war auch wieder da. Und den Vortrag gucken wir uns nicht an, weil A, er ist auf Englisch und B, er ist so unsagbar langweilig dahingelallt, unweigerlich auf Durchzug schaltet. Ja. Also die redet ungefähr so, ich habe das da gemacht, ich bin dann dahin, dann wurde das gemacht, dann wurde da und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gesehen, dass ich das machen muss und irgendwie... Das war so, also manchmal frage ich mich wirklich, nach welchen Kriterien die Leute da aussuchen. Tja. Ich glaube nicht, dass irgendwer da, außer er war in der Sache irgendwie, sie wollte ein feministisches Dataset irgendwie sammeln und das dann auf verschiedenen Plattformen dem AI-Learning zur Verfügung stellen und so. Ja, also, damit die künstliche Intelligenz hinterher nicht frauenfeindlich wird. Ja, genau. Ja, also darum. Und es war auch schön, es hat noch jemand eine Nachfrage gestellt, ob das nicht zu einer Zersplitterung, also ob sie dieses Feminist Dataset auf eine Plattform, also auf alle Plattformen praktisch soll oder ob das einzelne. Und dann hat sie gesagt, nee, das ist eher was für Einzelne. Dann hat er noch eine Nachfrage gestellt und dann hat sie ganz trocken so, nee, ich habe doch gesagt, das ist eher was für Einzelne. Tschüss. Danke für die Nachfrage, Arschloch. So, Genau, ich bin ja die Wissenschaftlerin. Außerdem hat sie auch gesagt, dass ihre Expertise vom Southern Poverty Law Center verwendet wird. Vom SPLC, ja, alles klar. Wer weiß, was da passiert ist. Eine Sache wollte ich noch anmerken, weil die Epoch Times hier erwähnt ist. Die Epoch Times ist halt ein sehr seltsamer Fall, ja, weil die Epoch Times einfach nur an sich Clickbait-Journalismus macht, aber halt auch wirklich alle Märkte bedienen will und deswegen halt auch über alle Sachen berichtet und auch tendenziös berichtet, allerdings in alle Richtungen. Allerdings muss immer bei der Epoch Times gesagt werden, dass sie halt einen Hintergrund haben, der sehr nah mit der Falun Gong-Bewegung im Zusammenhang steht. Ja, und deswegen... Ja, eigentlich, ne? Die ursprüngliche, das hat sich doch mittlerweile eben so davon verabschiedet und die benutzen das praktisch nur noch als Aufhänger für Geschichten oder so mit der Falun Gong-Vergangenheit. Jedenfalls habe ich dann jemand gehört, der hat gemeint, der hätte da geschrieben auch und hätte dann aber aufgehört. Deswegen, weil die eben in Richtung, ja, wie soll man sagen, Boulevard gegangen sind oder so, ne? Ja, ich meine, man kann ja davon halten, was man will, man muss es nur im Hinterkopf haben. Ja. Und wenn es um irgendwelche Themen in Deutschland oder in Amerika oder sonst wo geht, da kann man davon ausgehen, dass sie da wahrscheinlich auch nicht so einen Einfluss aus der Ecke drauf führen, aber was China angeht, sind die wahrscheinlich nicht so die beste Nachrichtenquelle. Ich muss jedenfalls auch noch an die Juliane Leopold denken, die hatte doch mit dem NDR mal ein Interview geführt und da hat sie doch im Prinzip auch zugegeben, dass sie so Geschichten erfinden, teilweise, um ja Clickbait irgendwie zu veranstalten. Das hat geschildert, ich gehe mal hin zur Tür. Ja, das ist schön. Das hätte ich eigentlich gerne mal gewusst, wie ihr das meint. Juliane Leopold hat es gesagt und ich sage nein, doch, oh. Natürlich erfinden die Leute Geschichten und ich werde heute noch einen Beweis dafür führen, dass die Leute Geschichten erfinden. Ja, aber trotzdem. Freuen. Also ja, aber das muss der Mama uns gleich nochmal erklären, wie das gemeint war jetzt. Also in welchem Zusammenhang. Weil ansonsten würde ich das hier lieber nicht behaupten wollen. Weil der Pizzamann bezahlt ist. Ja, sie hat das so durchblicken lassen halt, ne? Dass sie Geschichten machen, eben, wo sie wissen, dass die Leute drauf abfahren, dass die Leute drauf klicken. Also dass sie sich teilweise auch was ausdenken eben. Also nein, doch auch. Ja. Okay. Ja, die Insinuierung, dass halt, dass du ein Gerücht auffasst und über ein Gerücht Bericht erstattest, das halt unbestätigt ist. Und dann freust du dich als Journalist natürlich, weil du damit Klicks generieren kannst, ohne dass du richtige Berichterstattung machen musst. Ja, frag mal Kachelmann. Ja. Frag mal Türk. Frag mal die Leute von Mattress Girl. Trust me, I'm lying. Also das Buch, das ist da ist super top zu dem Thema. Also Hashtag erklärt. Team Gina Lisa. Ja, also. Ja, auf jeden Fall. Ich lasse es jetzt hier noch mal kurz eingeblendet, weil ich da jetzt kein anderes Ding für habe. Aber ich würde sagen, Abel, wir sollten jetzt mal von gestern erzählen, oder? Ja, das passt ganz gut. Abkehr vom klassischen Journalismus. Der Chris und ich, wir haben uns gestern in den Bundestag eingeschlichen. Zumindest in so ein Nebenhaus, nicht direkt selber im Bundestag. Da war eine Veranstaltung von der AfD, erster Kongress der freien Medien, wo die AfD-Fraktion Vertreter der alternativen Medien, der freien Medien eingeladen haben. Also gerade auch jemand von Jew Watch war zum Beispiel auch da. Also Journal Watch, was gerade im Hintergrund eingeblendet ist. Und wir haben uns da die Konferenz mal so angeschaut und es war auf jeden Fall interessant, da mal Einblicke zu haben, auch Einblicke in den Kongress, wie die Fraktion arbeitet. Also die haben sich so vorgestellt, wie das halt ist als neue Partei, wenn du dann in den Bundestag kommst und bis du dein Büro eingerichtet hast als Bundestagsabgeordneter und wie viele Termine du wahrnehmen musst. Also sie haben auch darauf verwiesen, dass wenn wir zum Beispiel im Bundestag einblenden und wir Fraktionen sehen, wo eben nicht viele Leute anwesend sind in Sitzungen, dass halt ein Haufen Nebentermine und Unterausschüsse wahrgenommen werden. Also die haben so technische Einblicke gegeben, haben auch herausgestellt, dass die AfD vom Personal selber, vom Bundestag sehr herzlich, also gleich behandelt worden ist, dass ihnen da keine Stolpersteine in den Weg gelegt worden sind. Und dann hat eben im Verlauf der Veranstaltung hat man Medientipps bekommen, grundsätzliches, wie man als Journalist zu arbeiten hat, worauf man achten muss, rechtliches. Und dann hat man auch Tipps bekommen, dass man beim Upload von Bildern auf seinen Blog, dass man da aufpassen muss, wenn man einen Flickr-Account hat, wo ich dann Augen gerollt habe und dann eine rauchen gegangen bin, weil Es mag sein, dass das für manche Leute vielleicht ein wichtiger Tipp ist, dass man mit Bilderrechten im Internet aufpassen muss, wenn man was veröffentlicht. Aber zum Teil, wenn ich so in den Medien immer höre, so die große konservative Revolution und die alternativen Medien, die jetzt die Macht übernehmen, und ich mir das dann da angeguckt habe, ohne das jetzt bös meinen zu wollen, aber so ein bisschen Black-gepilltes, da kommt jetzt nicht viel, oder es sind halt auch alles Amateure, oder jeder kocht halt nur mit Wasser, war da halt schon in der Luft. Und also ich war zum Teil schon echt verblüfft. Also gerade das mit dem Flickr-Account hat mich echt getriggert. Also da saß ich da drin, dachte mir so, ich habe das irgendwann mal mit 12 gelernt oder so, und kann sein, dass vielleicht ältere Semester, dass das für die wichtig ist, dass die das nicht wissen. Aber ja gut, man muss halt noch dazu sagen, der Typ, der diesen Vortrag mit dem Flickr-Account gehalten hat, der hat selber eine Bilderdatenbank. Und dass er den Leuten dann da halt irgendwie so einen auf, das ja, hier ist total gefährlich und so, und da kann man sich irgendwie die Nessel setzen, und der meint dann halt auch so, ja, teilweise werden die Lizenzen im Nachhinein geändert und so, und da muss man dann aufpassen, und das kann man dann gar nicht beweisen und so ein Kram. Ja, also vom Archive hatten die da halt noch nie was gehört, aber Hört sich aber jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen nach Republika an. Viele Allgemeinplätze, so mit Wasserkochen etc. Ja, wobei bei der Republika ist die Messlatte natürlich noch weiter unten. Das muss man herausstellen. Also, aber so ein bisschen, ja, also so ein bisschen Klüngelei, das Gefühl hatte ich da schon, so politisch-medialer Komplex, den man den anderen Parteien auch vorwirft, der dann hier jetzt nicht unbedingt durchgesetzt werden wollte. Also da war man schon so, man will sich nur vorstellen und mal Hallo sagen und so. Also man war sehr drauf gedacht. Aber man will sich vorstellen und Hallo sagen, aber auf der anderen Seite will man natürlich auch Synergien nutzen, wie es da irgendwie hieß. Ne? Ja, genau. Und die alternativen Medien, denen man ja so viel zu verdanken hat, die sollen sich auch untereinander mal irgendwie besser kennenlernen und solche Dinge. Und dann gab es halt auch noch so eine Art Workshop irgendwie, wo man dann sich überlegt hat, wie quasi die wie man halt mehr Leute dazu kriegen kann, sich halt aus alternativen Medien irgendwie zu bedienen. Und dann wurde dann quasi der AfD vorgeworfen, dass sie so viele Sachen von der Welt oder so verteilen und nicht so viel nicht so viel von Journo Watch und so. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das gewesen ist, ob das jetzt einer sogar war, das von war Journo eine, Watch. Ja, kann nee, sein. Nee, das war von Philosophia Pirensis. Ach ja, stimmt, genau. Die hatte ja auch so eine Aufstellung da irgendwie gemacht. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja, der David Berger war halt auch da. Das ist ja der Macher da von Philosophia Pirensis. Der saß da auch mit vorne. Die anderen Leute halt dann eher im Publikum. Also der hatte das, glaube ich, auch irgendwie mit, zwar nicht mit ausgedacht, aber irgendwie mit auf den Weg gebracht irgendwie. Also er hat da ganz viel Wert drauf gelegt, dass er da nicht irgendwie das Mastermind hinter dieser Veranstaltung ist. Ja. Aber ich habe bei PP schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Wind ein bisschen nach rechts gedreht hat, so von der Rhetorik und Angriffslustigkeit. Kann aber auch nur mein persönlicher Eindruck sein. Ja, und da sind halt eben auch viele Leute rumgelaufen, die man so kennt. Ne? Zum Beispiel der Hagen Grell war da. Ich habe ihn aber nicht gefragt, warum er unser Kein Wort ist illegal, denn unbedingt in einen keine Meinung ist illegal umwursteln musste. Aber ja, der ist da halt rumgelaufen. Hyperion war da, genau. Und dann Leute so Gestalten halt. Ne? Also viel so Libertät. War Pip auch da? Nee, Pip war nicht da. Und wir haben auf jeden Fall nach den Rechten gesehen. Nach dem Rechten gesehen. und also was auf jeden Fall da auch rausgekommen ist, also weiß natürlich nicht, ob es stimmt, ich kann es im Einzelfall nicht prüfen, aber es war halt schon so, dass mehrere Leute da gesagt haben, dass sie also ihre Konten gekündigt bekommen haben. Und Lawfare, also viele Klagen auch von der AA-Stiftung, dass die klagefreudig sind, wo wir bisher verschont geblieben sind. Moment mal, Ebel, also jetzt direkt von der AA-Stiftung glaube ich jetzt nicht, also die wurde in dem Zusammenhang irgendwie genannt, aber es hieß halt eben, dass es viele Klagen gibt, ja. Ah, okay. Und nicht, dass wir jetzt hier irgendwie der AA-Stiftung was vorwerfen, was sie nicht tut. Die haben die ja Kahane-Stiftung genannt, die AA-Stiftung, aber Auch den Tipp habe ich denen nicht gegeben. Der vorher gelaufen ist, ist der auch immer vor dem Hintergrund, dass man halt aufpassen soll, um sich nicht angreifbar zu machen? Ja, das auch. Also das war, also der Hauptpunkt der Veranstaltung war sozusagen Basics erklären, wie du halt auch, also du hattest sozusagen 50% Basics erklären und 50% Synergien nutzen und irgendwie Vernetzung und tralala. Aber da war auch ein starker Teil dabei, wo man einfach journalistisches Grundhandwerk erklärt bekommen hat und wie es rechtlich aussieht, was man behaupten darf, was Persönlichkeitsrechte sind, wenn du ein Bild von jemandem veröffentlichen darfst, wie das mit Paparazzis ist, etc. War das denn dann das richtige Publikum für so Basics? Ich glaube schon, ja. Ja, also ja. Zum Teil schon. Also, ich habe mich auch gefreut, dass wir eingeladen worden sind. Es war schon cool, zumindest mal so zu sehen, wie das da so ist. Also auf jeden Fall habe ich mich gefreut, eingeladen worden zu sein. Also, aber so irgendwie, also ich habe jetzt... Also was zum Beispiel, wer auch da war, war der Imad Karim. Ja. Der Filmemacher. Der ist auch ziemlich herzlich empfangen worden. Also ja, und der hatte auch, also so ein bisschen interne Kritik gab es da halt auch, ne, deswegen, und vom Imad Karim zum Beispiel, der hatte den Leuten von PI News vorgeworfen, dass sie so ganz furchtbare Werbung auf ihrer Seite haben. Also, ja. Die Werbepartner so ein bisschen kritisiert, und der von PI News hat irgendwie vorgeschlagen, dass man mehr wie die Bild-Zeitung wird. Ja, dass es eine alternative Bild-Zeitung gibt. Genau, weil die meisten Leute, die AfD wählen, wurde von der einen Bundestagsabgeordneten als die Lohnsklaven bezeichnet. Die lesen halt Bild. Weißt du, aber ja? Moment mal, ich habe da ja noch eine abweichende Meinung zugehört, was den Springer Verlag angeht. Ja, ja, das kommt auch noch, ja. Aber wenn ja. Die da so Basics mitgeteilt haben sozusagen oder vermittelt haben, dann ist es ja eigentlich eher nicht die Abkehr vom klassischen Journalismus, oder? Also ich hatte dann bei YouWatch gelesen. Ja, ist natürlich die Frage, ob die sich jetzt, also man muss nochmal sagen, dieser Vortrag über die Basics, der kam halt von einem ziemlich renommierten Anwalt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt sogar der ist, der da gegen den Böhmermann da auch vorgegangen ist. Das ging gar nicht so richtig draus hinaus, aber es klang so ein bisschen so. Weil er hat nämlich auch vom Böhmermann erzählt und vom Kachelmann. Den Kachelmann hat er auf jeden Fall auch vertreten. Und da hat er ja dann auch irgendwie, das hat er ja auch erzählt, irgendwie mit 500.000 Euro die höchste Strafe bisher rausgeholt bekommen. Und für die AfD hat er wohl auch schon häufiger gearbeitet und Sachen, Äußerungen unter verbieten lassen, beziehungsweise Imad Karim hat er auch schon mal verteidigt. Und das kam da auch bei raus. Und er hat den Bannon nicht so gemocht. Und er hat den Bannon nicht so gemocht, ja genau. Muss ich halt auch sagen, ich habe mit Bannon und auch mit Breitbart auch meine Bauchschmerzen. Wenn ich mir aber so die Gesellschaft an sich angucke und die Medienlandschaft, dann denke ich mir so, also das sollte gerade die Rechte oder Center rechts oder rechtskonservativ, die sollten froh sein, dass sie einen Bannon haben. Also da dachte ich mir ein bisschen so, verstehe ich jetzt nicht ganz, warum der Bannon jetzt nicht gemocht wird. Also, und man kann den auch nicht mögen, da gibt es genügend Gründe dafür, aber ich da hatte ich einfach so drei Fragezeichen über dem Kopf, wie das denn zustande kommt. Aber der wurde später auch noch mal ein bisschen verteidigt. Ja, also. Konkret hatte der halt gemeint, dass der Bannon auch viel mit Fake News zu tun hätte und so. Und wenn man das den anderen irgendwie vorwirft, dann wäre das ja keine gute Variante, um alternative Medien zu machen und so. Ja, hat er halt gesagt. Ansonsten war der Vortrag auf jeden Fall ziemlich solide, obwohl er auch gemeint hat, dass es den Streisand-Effekt nicht gibt. Wo ich mir aber gedacht habe, dass er wahrscheinlich einfach nicht genug Beispiele kennt. Also Gamergate zum Beispiel war ja ein ziemlich gutes Beispiel für den Streisand-Effekt. Und außerdem hat er ja auch selber eigentlich gesagt, dass er den Leuten immer dazu rät. Ich weiß nicht mehr, was. Also irgendwie ging es um, das war irgendwie die letzte Folie, die er hatte. Und da war irgend so eine Maßnahme dabei, wo er den Leuten von abgeraten hat, damit das irgendwie dann nicht als noch größere Wellen schlägt oder so. Und da hat dann der eine AfD-Abgeordnete dann Streisand-Effekt gesagt und da ist dann direkt auf Eingang gemeint, den wird es nicht geben. Ja, keine Ahnung. Genau. Ja, was er meinte, dass in 99% der Fällen dass das Ryzen-Effekt nicht auftritt und dass dann in 1% der Fällen dann große Wellen geschlagen werden. Aber es ist halt auch so, dass nicht alles wichtig ist. Also du kannst ja nicht, also ja. Also. Aber so im Großen und Ganzen, der Kuchen war auf jeden Fall lecker, den sie angeboten haben. Aber durch gewisse Kooperationsvereinbarungen ist die Gefahr für solche Effekte aber schon größer geworden. Dass man das jetzt ARD und ZDF mit Süddeutsche und FAZ oder was zusammenarbeiten zum Beispiel, kann man ja schon ein schönes Konglomerat bilden. So, ja, die Synergie. Und die Meinung prägen halt, ne? Ja, eben, also das ist auch so ein bisschen was ich diesem ganzen Vorhaben da vorwerfen würde, durchaus, ne? Dass sie natürlich richtig erkannt haben, dass es diese Front da ja quasi gibt, aber es kann ja eigentlich jetzt nicht so ein Zweck der Sache sein, irgendwie dann die Gegenfront da irgendwie zu entwerfen. Auch wenn man jetzt sagt irgendwie, ja, wir verlangen ja von euch nicht, dass ihr jetzt alle nur pro AfD seid oder so. Ich glaube, die wissen auch, dass sie denen das da gar nicht sagen müssen. Also die meisten, denke ich mal, von den Outlets, die da waren, irgendwie Junge Freiheit war auch da und so. Sie hatten auch so ein Tableau aus quasi den Leuten, die da drauf wollten. Und unser Logo ist da natürlich nicht drauf erschienen. Ist auch absolut besser so, also mit PI-News und diesem Journal Watch muss ich mich dann eigentlich nicht unbedingt in einem Atemzug nennen. Ja, also. Ja, und so ein paar kleine irgendwie, von denen ich noch nie gehört hatte, waren auch da. Wer auch zum Beispiel noch da war, war der Götz Kubitschek mit seiner Frau. Der ist da auch rumgelaufen. Und ja, und viele Leute so aus dem libertären Lager, wo ich mir halt auch dachte, weil sie ja dann quasi auch so festgestellt hatten, dass ja dann halt ihre Klientel von der AfD jetzt eher so die Lohnsklaven sind. Ja, weiß ich nicht so, ob die normalen Angestellten so viel von den Libertären halten. Und wenn das jetzt die AfD wirklich so alles durchziehen würde, was die Libertären so haben wollen, ob sie dann noch so beliebt wären jetzt bei den einfachen Leuten. Das ist, wage ich zu bezweifeln, sage ich mal so. Ja, die Sympathie für den Underdog, ja, glaube ich auch. Ja. Ja, das war auf jeden Fall so die Hauptgeschichte. Und dann war es ja quasi so, die hatten da so einen leeren Stuhl mit einem Namensschild dafür für den Milo. Der Milo, den hatten sie irgendwie eingeladen, nachdem sie erst einen Ben eingeladen hatten und sich alle irgendwie aufgeregt hatten. Und dann haben sie ihn ausgeladen und dann haben sie ihn wieder eingeladen und dann haben sie einen Milo eingeladen und ausgeladen und irgendwie so. Und da ging es, glaube ich, auch größtenteils um irgendwelche rechtlichen Dinge, was irgendwie die Fraktion darf und so weiter und so fort. Das hatten sie auch anfangs kurz angesprochen, weil du kannst ja diese Mittel, das hatten sie auch irgendwie gesagt, wie viel das sind, das waren irgendwie, was war es, 90 Millionen oder so im Jahr? Hebel, weißt du es noch? Ja, nee, das waren 20 Millionen, 17, ich glaube, es waren mehr. Also ich habe auf jeden Fall gedacht, das ist eine ganz schön große Zahl, aber ja, Fraktionsmittel auf jeden Fall. Vom Staat für die Fraktion und dafür kannst du halt nur bestimmte Dinge dann tun. Und da gibt es auch immer ganz, also ich kenne das halt noch von den beiden Parteien, in denen ich mal gewesen bin, die auch teilweise Fraktionen hatten, jetzt zwar nicht im Bundestag, aber in irgendwelchen Stadträten und so. Und da muss man immer höllisch aufpassen, dass du da zum Beispiel jetzt auch nicht irgendwie diese Fraktionsmittel ausgibst, um irgendwelche Dinge zu kaufen, die dann hinterher die Partei irgendwie benutzt oder so. Das muss alles strikt getrennt werden, das darf nicht irgendwie vermischt werden und so. Und deswegen, also ich denke mal, dass wahrscheinlich die anderen Fraktionen oder so sich mit den Bannern irgendwie aufgeregt haben und dann irgendwie probiert haben, dass auf diesem Wege, dass das dann irgendwie, weiß ich nicht, was für die Partei nutzt, irgendwie Wahlkampftaktik für die Partei ist oder so, weil dieser Vortrag von Bannern stand, glaube ich, irgendwie unter dem Überschrift Kampagnen, irgendwas mit Kampagnen. Und ja, auf jeden Fall haben sie den Milo halt nicht da gehabt, aber dafür haben sie den Milo hinterher da gehabt. Das ging dann quasi von dieser Veranstaltung dann in so eine Berliner Lokalität, wo dann halt der Milo noch seinen Vortrag gehalten hat. Also da sind wir dann auch noch mitgegangen und haben uns das angehört. Und ja, der Vortrag von Milo, also ein paar von den Sachen, die er gesagt hat, sind natürlich nicht falsch. Also zum Beispiel kann ich es halt überhaupt nicht nachvollziehen, dass, und es ist auch beängstigend, auf jeden Fall, es sollte auch jeden eigentlich ängstigen, egal in welchem politischen Lager er ist, wie halt diese Tech-Firmen jetzt irgendwie gegen ihn und gegen alle möglichen Leute jetzt irgendwie vorgehen, ne? Und sagen irgendwie, die sind jetzt gefährlich, haben wir irgendwie festgelegt. Und deswegen kündigen wir denen jetzt hier mal sämtliche Präsenzen irgendwie weg, damit die erst gar nicht mehr mit irgendwem reden können und so. Wenn man sich das im Nachhinein anguckt, dann waren das ganz schöne Kindereien. Ja, genau. Ich habe da auch mir noch so ein paar Sachen jetzt aufgeschrieben von dem, was er so gesagt hat, ne? Wo halt auch viel Müll mit dabei war. Und deswegen, ich meine, klar, also sie hatten ja, hier, als der Jack Dorsey beim Joe Rogan war, haben sie ja irgendwie gesagt, warum sie den Milo rausgeschmissen haben. Und das war ja irgendwie, dass er in sein Profil reingeschrieben hatte, er wäre bei BuzzFeed. Und dass das dann halt die Leute in die Irre führt und deswegen hätten sie ihm irgendwie sein Konto gesperrt. Und ja, das ist zwar eine Erklärung, die ich nicht unbedingt teile, aber das ist wenigstens noch besser als irgendwie, die sind jetzt gefährlich oder so. Ich meine, Ja, das ist ja ja. schon ziemlich, also das finde ich ziemlich gefährlich, zu behaupten, irgendwelche Leute wären so gefährlich, dass man da gar nicht drüber reden darf, irgendwie worüber die reden oder so. Und vor allen Dingen mit dem, was da halt hinterher rauskommt. Es ist wirklich harmlos. Und wenn man halt eben in dieser Gesellschaft irgendwie ein bisschen lebt oder überhaupt ein bisschen lebt oder so und andere Erfahrungen hat, dann ist es ja auch egal, wenn irgendwelche Leute einem da einem von Pferd erzählen, ne? Also der Milo hat halt zum Beispiel gesagt, er hat dieses mit der Einwanderung, dass da jetzt nur Hochqualifizierte kommen und Ärzte und so, hat er verglichen mit türkischen Gastarbeitern, wo man angeblich das Gleiche behauptet hätte. Nee, also ne, ich kann mich nicht entsinnen, jemals gehört zu haben, dass irgendjemand behauptet hätte, dass wir türkische Gastarbeiter geholt haben, damit die hier Ärzte sind. Also Ja, gesundes Halbwissen, würde ich sagen. Ja. Pött in der Autofabrik, im Stahl, beim Stahlkochen. ja, Ja. eben, ja. Ich hatte schon, also während seiner Rede, ich mag natürlich Milo, weißt du, ich habe ihn gern so, ich finde es toll, dass es ihn gibt, aber ich hatte auch während der Rede ein paar Mal Bauchschmerzen, auch mit dem einen oder anderen historischen Vergleich, wo ich mir denke, ich bin jetzt auch kein Fan von der Flüchtlingskrise, aber es ist nicht das Schlimmste in den letzten 100 Jahren gewesen. Oder ich weiß nicht, ob ich es genau zusammenbekomme. Aber er hat irgendeinen historischen Vergleich gebracht, wo ich mir dachte, ach meine Güte, Milo, ich hab dich lieb, aber Ja, und dann hat er auch die ganze Zeit immer so left dies, left das, left jenes, ne? Und das muss ich den Leuten halt auch sagen, so ich meine, außerdem, sie sagen ja auch, also er hat halt auch in seiner Rede gesagt, dass die Linken noch viel schlimmer geworden sind, ne? Diese ganzen Graphen, die wir ja auch schon hatten, dass sich die Rechten ein bisschen weiter rechts bewegt haben und die Linken ganz stark nach links bewegt haben. Aber das ist nicht the left im Endeffekt, was ja dieses ganze Gedöns ist, sondern es ist halt dieses, was ich, ne, dieser Progressivismus ist ja dieses Ding, ne? Das ist ja sind ja diese ganzen Leute mit dem Gender-Kram und diesem ganzen Gedöns, ne? Ja, fand ich auch so ein bisschen, aber das ist wahrscheinlich dann playing to the audience, ne? Die Ja. Leute fanden das natürlich super, dass er sagt, oh, die Linken, die dummen Linken und so, ne? Ja, Und gut, da kann man aber auch applaudieren. Nein, Quatsch. Dann hat er sich da verteidigt für die Sachen, die ihm so vorgeworfen werden und hat halt eben auch gemeint, das Schlimmste wäre irgendwie, dass sie behaupten, er würde Pädophilie verharmlosen. Ja, also Milo, du hast halt beim Joe Rogan damals erzählt, dass die Kinder da teilweise das Raubtier sind in der Beziehung zu irgendwelchen, was war's, Pastoren oder so, ne? Und ja, also Mr. Provokateur und so, ne? Keine Ahnung, Alter. Also ich finde schon, dass man dir das so ein bisschen vorwerfen kann. Also tut mir leid. Das ist auf jeden Fall nicht das am weitesten hergeholte, was man dir irgendwie vorwirft. Ne? Wobei man da auch mit Fairheit sagen muss, dass er andere Stars so ähnliche Kommentare abgeben und es dort untergeht. Also da sehe ich ein Stück weit schon einen Doppelstandard. Ja, naja, ich will mal. Also er ist inzwischen ist er ja rehabilitiert, aber bei James Gunn war das ähnlich. Der hat ähnliche Sachen gesagt. Und Bill Mayer zum Beispiel, dem hat man es. Wobei ich da auch nicht so genau dahinterher bin beim Bill Mayer. Aber Bill okay, Mayer das hat habe ich auch noch ein nie paar coole gehört, aber Sprachen. ja. Ach ja, bei Bill Maher war es doch immer nur dieses, dass er gemeint hat, es wäre nicht das Gleiche, wenn es eine Frau macht oder so. Oder obwohl, ja, nee, der hat schon schlimmere, wirklich. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich, er hatte irgendwann mal gemeint, dass diese Michael Jackson-Sache nicht so schlimm wäre, weil er wurde irgendwann mal ganz übel verprügelt, und wenn er das vergleicht mit ganz übel verprügelt werden, mit einmal irgendwie masturbiert werden von einem Popstar, dann wäre das ja nicht so schlimm oder so. Das war das, was Bill Maher mal gesagt hat, ja. Ja, und nochmal ein anderes. Aber ist ja egal. Auch richtig. Ich würde ja auch nicht sagen, irgendwie, dass das jetzt halt eben der Grund sein soll, warum so jemand dann full ist und man mit dem nie wieder was machen darf oder so. Keine Ahnung. Aber halt eben dieses, also als ob das nur von den Journalisten sich ausgedacht wäre, ist halt auch nicht so ganz richtig. Und der absolute Bringerspruch, und da war auch Totenstille im Raum, war das, als er gesagt hat, die Antifa ist der militante Arm von Axel Springer. Und ich glaube, das hat er auch so ein bisschen gemerkt, dass die Leute da nicht so richtig drauf angesprungen sind, obwohl jedenfalls meinte er dann gleich so irgendwie, ach ja, ja, sie sind nicht die Schlimmsten, ja. Na, also Axel Springer, okay. Ich meine, ne, aber was für eine Aussage, ne? Die Antifa ist der militante Arm von Axel Springer. Also, da wundern sich aber beide drüber, die Antifa und die Springer. Ja, und ansonsten hat er ein paar Witze gemacht, auch ein paar ganz nette Witze und so. Und natürlich ist es irgendwie ein Heini, der da irgendwie in einem Raum voller Konservativer steht und denen irgendwie davon erzählt, was für guten Sex er irgendwie in Deutschland gehabt hat und so ein Krempel irgendwie auf mit Männern und so ein Zeug. Bahnhofstoilette. Also, wenn jemand Homosexualität mit einem konservativen Gesicht an Konservative dranbringt, dann ist das schon auch Milo. Also das mit dem Bahnhofstoiletten-Joke war schon echt lustig. Also ja. Da haben auch alle gelacht, der Saal hat gegrölt. Also. Ja, die Stimmung war gut auf jeden Fall. Und die Sachen, die er gesagt hat zur Redefreiheit, die ich mir jetzt nicht notiert habe und deswegen ja auch nicht wiederholen kann, die waren auch schon spot on. Ne? Also. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass er nur Quatsch erzählt hätte und so. Und ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass sie ihn da haben. Und meines Erachtens nach, also ich hätte es eigentlich am liebsten, wenn solche Leute quer durch die ganzen Parteien alle durchgereicht werden würden. Also den kann sich ruhig jeder anhören. Den kann auch gerne die FDP mal einladen oder so. Also das, ich kapiere das nicht. Also so wie diese Dämonisierung da auf jeden Fall läuft. Und ich glaube, da tun sich die Leute auch keinen Gefallen mit. Weil da brauchst du dir nur mal irgendwas angucken und so, was die Leute irgendwo mal gesagt haben und so. Und wenn du dann immer diese Dings mit dem, da hat sich auch drauf bezogen, auf diesen Vorwurf von wegen, man sei far right und so, dass man das jetzt jedem irgendwie unterstellt, er wäre ein super Nazi und so. Denn einen Vergleich, den er da gebracht hat, der war eigentlich auch passend, dass er gesagt hat, halt, wenn die Leute irgendeinen Schwarzen mit einem N-Wort bezeichnen, dann machen sie sich damit auf jeden Fall selbst lächerlich und dem Schwarzen schadet das ja eigentlich nicht, weil das sagt ja eigentlich nichts über den Schwarzen aus, sondern nur über den, der es aussagt. Aber wenn man jemanden Nazi nennt, dann muss da halt eine Verteidigung drauf erfolgen. Und deswegen ist das halt eben ein Unterschied und deswegen sollte man sich da auch drüber aufregen, hat er gemeint, also über diesen ewigen Vorwurf an Far Right und Nazi und so. Ja, als Hofnarr taugt er auf jeden Fall. Also ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich mag Milo auch. Ich habe zwar hin und wieder meine Bauchschmerzen, wenn er was schwatzt und wenn er den einen oder anderen Vergleich macht, aber ich will ihn auch nicht missen. Also mein Lieblingshofnarr. Ja, und da hinten im Bild sieht man auch den Billy Six. Der war auch bei der Veranstaltung. Zwar nicht von Anfang an, aber so gegen Mitte oder so. Und da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber ja, der war auch da. Erstmal weiter mit Journalismus. Danke, dass ihr euch das um die Ohren geschlagen habt. Jo, sehr cool, das mal von innen zu sehen, auf jeden Fall. Ja. Und in die Stille hinein platzt die blaue Bombe. Ja. Lisa Ludwig, weiß nicht, wer sich noch an sie erinnert. Die ist berühmt geworden mit einem von unseren Videos. Wie hieß das? Es mag euch aufgefallen sein, dass auf broadly.de länger nichts mehr passiert ist. Jetzt kann ich es offiziell sagen. Broadly gibt es nicht mehr. Nicht nur in Deutschland, sondern international. Ja. Wieder ein überflüssiges, wokes Organ mit feministischem Einschlag weniger. Ja, das haben wir jetzt auch gar nicht dabei, die Quelle, aber die haben wir jetzt ordentlich abgeschrieben, da wie es hieß. Also Ja, die haben halt alle Out, also die haben ja vorher so Sachen wie Motherboard und Broadly und den Kram gehabt. Das gibt's jetzt alles nicht mehr, es gibt nur noch Weiß. Und sie führt auch hier aus, dass sie im Endeffekt alleine das gemacht hat mit der Hilfe, also das Broadly-Label in Deutschland, mit Hilfe von drei Freien, die wohl mitschreiben durften, unter anderem eine Dame, zu der wir später noch kommen, Frau Banaschuk. Ja, also muss man das kennen, fragt jemand im Chat, aber also die regelmäßigen Zuschauer bei uns kennen das, sag ich mal so. Ja, genau. Ja, kann ich ein bisschen was zum Hintergrund sagen von Vice News. Und zwar, ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, dass es gerade dass im Endeffekt die ganzen Laufzeiten der Venture-Kapitalfinanzierung für diese ganzen neuen Medienmagazine ausgelaufen sind und jetzt neues Kapital in den Markt gepumpt werden muss. Allerdings sind diese ganzen woken Sachen finanziell nicht so gut gelaufen, wie man sich's gedacht hat. Und deswegen schließt jetzt eine Klitsche nach der nächsten, wobei Weiß gezielt sich von bestimmten Sachen trennt. Die haben ja jetzt gerade 250 Millionen neues Venture-Kapital erhalten. Finde ich bemerkenswert. Dass aber von wem haben sie denn das Venture-Kapital erhalten, Small Price? Ja, ach, von verschiedenen Leuten. Ja, auf jeden Fall Disney ja irgendwie die 400... Ja, die dauernd auf dem Soros rumkloppen, ja. Ich meine, whatever. Ne? Ja, die aber 400... was ist mit der Maus? Die 400 Millionen, die Disney da reingesteckt hat, die haben sie jetzt abgeschrieben. Ja, ja, also sie haben 400 Millionen reingesteckt in der vorigen Venture-Kapitalrunde. Sie haben 157 Millionen davon abgeschrieben, also fast die Hälfte. Und es ist im Endeffekt ein ziemlich krasser Verlust gewesen für alle Beteiligten. Und deswegen mussten sie jetzt halt überhaupt erstmal Kapital reinbekommen, um sich von verschiedenen Schulden befreien zu können. Und verschiedene Investoren sind jetzt halt nochmal mit 250 Millionen reingestiegen. Das heißt, denen geht es noch relativ gut im Vergleich zu allen anderen. Ja? Besonders interessant ist, dass ein sehr großer Teil der Verluste waren Klagen wegen sexueller Belästigung und sowas. Aber geil, wie sie auch gleich Gas geben mit 250 Millionen. Da haben eine verlorene Klage von 2 Millionen. 2 Millionen mussten sie Schaden zahlen, weil sie Frauen weniger gezahlt haben als Männern in vergleichbaren Positionen. Ja, finde ich einfach nur bemerkenswert. Ne? Ich hätte gedacht, dass vielleicht auch 10 Millionen reichen würden oder so, statt 250. Na gut. Ja, in der vorigen Runde hatten sie, glaube ich, 1,4 Milliarden akquiriert. Ja, das ist... Für eine Webseite, ey. Wenn das geboten wird, ist es schon krass, ne? Ja, es ist das amerikanische Finanzsystem irgendwie auch, ne? Naja. Fox News Channel tops cable in April. Ah, warte, das ist die News. Das ist von mir, tut mir leid, ich schlaf geistig. Ich war zu lange im Zug heute. Ich hab sogar im Zug gedöst, Alter. Able is low energy. CNN hat auf Freiwilligkeit 100 Mitarbeiter verabschiedet, weil sie sich restrukturieren. Und ich habe mich einfach gefreut, dass das bei CNN der Fall ist. Da ich bin da mittlerweile so bösartig, dass ich das einfach nur feiere, wenn so eine... so ein Outlet wie der CNN Leute entlässt. Also es hieß natürlich, es waren keine Feuerungen, sondern es war freiwillig und wegen Restrukturierung, aber ich fand es trotzdem interessant. Kann ich nicht einfach eine Finanzierungsrunde machen mit 250 Millionen? Ja, wurden sie erst, also die wurden erst verkauft. Also der ganze Medienmarkt wird ja zurzeit mal wieder neu restrukturiert in den nächsten paar Jahren und bemerkenswert hierbei ist es sind keine Entlassungen gewesen, sondern es sind sehr hoch bezahlte Leute gewesen zum Teil, die Abfindung bekommen haben. Ja, und den Zusammenhang mit Abfindungen, wie das buchhalterisch funktioniert, dass man Abfindungen besonders teuer sind und deswegen sogar bankrupte Firmen nicht so gerne Leute entlassen, weil die Abfindungen so teuer sind. Und ein sehr seltsames Zeichen. Ja, man kann aber der halt... Der Markt restrukturiert sich halt gerade. Ne? Fox wird aufgespalten Und mal gucken, was mit CBS passiert. Das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Und es ist ja klar, wenn die Medien die Festangestellten los sind, werden sie sich keine neuen holen. Das wird alles nur noch auf freien oder Werksverträgen oder Ähnlichem laufen. Ne? Also eine Struktur, wo dann der es am billigsten macht, den Auftrag bekommt und nicht der es am besten macht. Ja, die Gewerkschaften spielen in der Tat eine Rolle, weil bei so großen Medienunternehmen wie CBS oder Fox natürlich Gewerkschaften im Spiel sind für die Leute, die die Dekoration aufbauen, die die Kameras machen, die Lichttechnik, bis runter bis zum Hausmeister. Da sind ja etablierte Tarifstrukturen da, die ja diese ganzen Online-Medien-Sachen nicht haben. Ja, und einige Medienhäuser haben sich ja auch schon wieder dicht gemacht, weil Leute angefangen haben, Gewerkschaften zu gründen. Also das, und nur weil diese Tarifverträge bestehen, können die ja überhaupt die Leute über diese Abfindung überhaupt loswerden. Also naja, es ist sehr kompliziert. Wie gesagt, das große Thema ist, dass halt sehr große Medienhäuser aufgespalten werden und neu verteilt werden im Markt. Und mal gucken, wie viel Disney von denen schluckt. Genau, und ich wollte mir jetzt noch mal mit euch dieses Jahr angucken, das hatte ich letztens im Sonderstream schon mal kurz angesprochen, das ist hier das Statement von dem Herrn Staatsminister im Auswärtigen Amt, da geht es darum, was die Bundesregierung im Fall Billy Six unternommen hat. Das wollte ich hier noch mal zeigen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, hier ein paar Punkte klarzustellen, denn das scheint mir notwendig zu sein. Das Auswärtige Amt hat vom Zeitpunkt seiner Verhaftung von Herrn Six bis zur Ausreise von Herrn Six aus Venezuela diesen intensiv betreut und alles getan, damit seine Rechte respektiert werden. Angesichts dieser Tatsachen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es doch sehr verwunderlich, welche Vorwürfe hier... Jetzt hat der Herr Annen das Wort, Herr Braun. Können wir uns mal darauf jetzt vereinbaren? Jetzt hat Staatsminister Annen das Wort. Herr Annen, bitte. Ja, das bestätigt mich ja nur in dem, was ich hier gerade vortragen möchte. Denn ich sage das mal sehr diplomatisch. Ist es doch sehr verwunderlich, welche Vorwürfe hier von Herrn Six, aber in den letzten Tagen auch von der AfD, gegen das Auswärtige Amt erhoben worden ist. Ich will jetzt Sie auch sehr deutlich machen, es gibt für diese Debatte keinen Grund. Denn wir haben hier ganz bewusst von Ihnen die Unwahrheit gehört. Und es ist beschämend zu sehen, wie Mitglieder dieses Hauses versuchen, den Fall von Herrn Six politisch zu instrumentalisieren. Ich habe auch ehrlich gesagt allergrößte Schwierigkeiten zu verstehen, wie diese hanebüchenden Vorwürfe überhaupt von Ihnen auch geglaubt werden können. Das läuft hier nach dem Motto, da wird mit Dreck geworfen und irgendetwas wird schon hängen bleiben. Und das ist ein Teil der politischen Auseinandersetzung, den können wir hier, meine Damen und Herren, alle aushalten. Aber das ist ganz besonders unfair denjenigen gegenüber, die als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes in Caracas alles getan haben, um Herrn Six konsularisch zu betreuen. Das ist zutiefst ungerecht. Und auch das will ich deutlich sagen. Wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Pflicht erledigen, dann erwarten sie keine Dankbarkeit. Aber wir können hier in diesem Hause auch von Ihnen erwarten, dass es ein Mindestmaß an Respekt gibt gegenüber denjenigen, die diese Arbeit gemacht haben. Sie sollten diese Aktuelle Stunde nutzen, um sich für Ihr Verhalten zu entschuldigen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle den Hinweis, dass es nicht das erste Mal war, dass Herr Six die Hilfe des Auswärtigen Amtes in Anspruch genommen hat. Das letzte Mal war 2013 in Syrien. Damals war Herr Six wegen illegaler Einreise verhaftet worden. Auch 2013 hat sich das Auswärtige Amt intensiv um seine Freilassung bemüht und ihn konsularisch betreut. Herr Six hat sich dafür übrigens später mit einer persönlichen Karte bei einer Mitarbeiterin bedankt. Und während der Haft in Caracas hat, das ist eine gewisse Parallelität, ebenfalls wieder eine Kollegin des Auswärtigen Amtes sich um Herrn Six bemüht. Sie hat aus ihren eigenen privaten Mitteln eine Obstschale nach seinen individuellen Wünschen zusammengestellt und ins Gefängnis gebracht und hat nicht, wie hier fälschlich behauptet worden ist, dafür am Ende auch noch eine Rechnung gestellt. Meine Damen und Herren, das Auswärtige Amt betreut im Jahr etwa 1.700 Haftfälle. Die Kolleginnen und Kollegen an unseren Auslandsvertretungen verfügen über viel Expertise und Erfahrung. Und sie wissen, wie man in jedem Einzelfall bestmöglich vorgeht. Der hier erhobene Vorwurf von der AfD, die Bundesregierung habe Herrn Six anders behandelt als andere Journalisten, da er für rechte Medien schreibe, ist absolut lächerlich und entbehrt wirklich jeder Grundlage. Und meine Damen und Herren, das können wir auch belegen. Ich will deswegen mal darstellen, was hier eigentlich geleistet worden ist in der letzten Zeit. Die venezolanischen Behörden hatten die Botschaft Caracas übrigens unter Verletzung des Wiener Übereinkommens nicht darüber informiert, dass Herr Six am 17. November 2018 in Gewahrsam des Militärgeheimdienstes genommen worden ist. Zwei Tage später, also am 19. November, hat die Botschaft die Nachricht über seine Verhaftung erlangt. Bereits zwei Tage später, am 21. November, hat Botschafter Kriener bei Vizeaußenminister Gil vorgesprochen und gegen die Verhaftung von Herrn Six protestiert. Sie wissen, dass Herrn Six Spionage, unerlaubtes Fotografieren von Militäranlagen und Terrorismus vorgeworfen wurde. Das sind Vorwürfe, die wir kennen. Das benutzt der venezolanische Geheimdienst häufig bei Verhaftungen. Und die Botschaft hat sich umgehend bemüht und hat diese Vorwürfe mit Nachdruck zurückgewiesen und hat konsularischen Zugang zu Herrn Six verlangt, wie das ihre Pflicht und Schuldigkeit ist. Und die deutsche Botschaft hat versucht, Herrn Six zu besuchen, und das ist gelungen. Kollege Nick hat darauf hingewiesen. Viermal hat es entsprechende Besuche gegeben, und es hat sogar einen Besuch gegeben von Botschafter Kriener persönlich. Meine Damen und Herren, warum erwähne ich das? Weil hier ja offensichtlich auch mit falschen Behauptungen gearbeitet wird. Die Kolleginnen und Kollegen in Caracas wirken konkret und erfolgreich auf Verbesserung der Haftbedingungen hin. Sie sorgten auch immer wieder persönlich für eine Verbesserung der Versorgungslage von Herrn Six. Sie bewirkten dabei auch die Zulassung eines Wahlverteidigers beim zuständigen Gericht. Daneben standen Botschaft und Auswärtiges Amt im ständigen Kontakt mit den Eltern von Herrn Six. Im Gespräch mit der venezolanischen Regierung, hochrangig in Caracas selber, aber auch hier mit dem von Herrn Maduro akkreditierten Botschafter, haben wir uns inständig und intensiv um die Interessen von Herrn Six bemüht. Insbesondere für die Überprüfung der Tatvorwürfe und ein transparentes Verfahren haben wir uns mit Erfolg eingesetzt. Und dies schloss am Ende sogar die Vorsprache des deutschen Botschafters beim venezolanischen Außenminister ein. All diejenigen, die auch aus ihrer Wahlkreisarbeit konsularische Betreuung kennen, wissen, dass das eine außerordentlich hochrangige Ebene ist. All dies ging also weit über das übliche Maß einer konsularischen Haftbetreuung hinaus. Und zwar, und das muss man hier ja auch noch mal sagen, in einer ausgesprochen angespannten politischen Lage, mitten in einer dramatischen Versorgungskrise und während einer starken Ausdünnung des deutschen Botschaftspersonals. Meine Damen und Herren, selbst nachdem unser Botschafter Herr Kriener aus Venezuela ausgewiesen worden ist und wir die extremen Bedingungen mit dem landesweiten Stromausfall und damit auch verbundene Sicherheitsrisiken zu betrachten hatten, hat es noch einen weiteren Haftbesuch gegeben. Nach diesen Anstrengungen waren wir alle erleichtert über die Freilassung von Herrn Six am vergangenen Wochenende. Und ich will das hier auch noch mal sagen, bei aller Kontroverse, wir freuen uns darüber, dass Herr Six wieder zurück in Deutschland ist, eine der wenigen guten Nachrichten, die wir aus Venezuela in der letzten Zeit erreicht haben. Doch auch an dem Punkt der Freilassung rissen unsere Bemühungen nicht ab. Durchgehend, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, bis zum Abflug der Maschine standen Mitarbeiter der Botschaft an der Seite von Herrn Six. Selbst der Flug wurde organisiert und gebucht von der deutschen Botschaft. Erst mit Ankunft von Herrn Six am 18. März 2019 haben wir diesen Konsularfall als erledigt betrachtet und damit abgeschlossen. Und deswegen bleibt doch an dieser Stelle zu hoffen, dass diese Debatte einen Beitrag dazu leisten kann, dieser Legendenbildung im Falle von Herrn Six entgegenzuwirken. Ich hoffe, dass diese Debatte deutlich gemacht hat, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf vor- und höchster Ebene alles getan haben, um die Rechte eines deutschen Staatsbürgers zu gewährleisten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Ihnen hier auch mal etwas sagen. Ich will Ihnen hier auch mal eine Sache noch mal vielleicht ein bisschen mit ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt bereit sind, diesen Argumenten und diesen Dingen, die wir vorgetragen haben, Glauben zu schenken und dem zuzuhören. Aber Sie alle hier im Deutschen Bundestag, und wir freuen uns über die Unterstützung, die wir hier aus allen Fraktionen mit einer Ausnahme genossen haben, tragen auch eine Verantwortung dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes in schwierigen und manchmal schwierigsten Situationen auch für ihre persönliche Sicherheit die Rückendeckung und den Rückhalt dieses Parlaments brauchen, damit wir auch in Zukunft erfolgreich uns im Ausland für deutsche Staatsbürger und Staatsbürger in schwierigen Haftsituationen einsetzen können. Sie haben auch eine Verantwortung dafür, dass es das in Zukunft auch weiterhin geben wird. Wir werden jedenfalls mit der Unterstützung dieses Hauses diese Politik weiter betreiben. Und ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Heide Rahman. Ja, man fragt sich halt willkürlich, wie kann das so weit auseinanderliegen, die Wahrnehmung, ne? Also, ja, definitiv. Deswegen wollte ich das hier auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Ja, vielleicht können wir dann nochmal die Wahrnehmung der anderen Seite, jetzt mal jenseits von Übertreibung, ist da nicht deckungsgleich mit? Nee, also Six hat doch selber auch behauptet, er hätte nur ganz wenig Besuch bekommen und es hätte sich im Endeffekt niemand darum gekümmert. Und das hat die AfD ja dann da auch so kolportiert. Ja, da wurde ja von Verrecken lassen im Gefängnis irgendwie geredet und so, ja. Aber deswegen, der war ja auch vor Ort bei euch, wo ihr da wart. Deswegen, was hat er denn da dazu gesagt? Hat er da gesagt, nichts, dass er überhaupt gar keinen Besuch hatte? Also oder? Nach außen, also der hat jetzt nicht irgendwie einen Vortrag gehalten oder so. Der lief da halt rum, er hat sich auch mit Leuten unterhalten. Aber ja, es wurde halt wieder gesagt, ach, wie gut, der Willi Six ist hier und so. Ne? Ich meine, ja, weil du ja auch irgendwie meintest, die hätten mit der AfD da nicht wirklich was zu tun gehabt haben, wohin haben es dann nur gemacht, weil sich sonst keiner drum gekümmert hat oder so, hattest du ja in unserem Sonderstream gesagt, Bryce. Ja, das hatte ich hatte es noch ein bisschen anders verstanden, aber ich wollte halt hören, was weißt du das? Ich hatte es halt so verstanden, das, was er sagt, stimmt ja auch alles und ich kann mir das ganz gut vorstellen, auch alles. Das Wichtigste, was er gesagt hat, ist, unter besonders schwierigen Umständen, weil wir wissen ja alle, was in Venezuela passiert ist in den letzten Monaten. Ja, und deswegen, selbst wenn die sich auf Hände gesetzt hätten und der Botschafter noch fünfmal hingegangen wäre, hätten die nicht wirklich irgendwas machen können. Aber die Russen konnten ja anscheinend direkt irgendwas machen. Und deswegen stelle ich mir halt die Frage, inwieweit waren den Mitarbeitern halt vor Ort die Hände gebunden, mit irgendwelchen russischen Leuten Kontakt aufzunehmen, um das zu befördern. Das ist ja der Knackpunkt, den ich eher an der ganzen Sache sehe. Auch eine Frage ist, wie viele Mitarbeiter. Natürlich, nachdem das Ganze gelaufen ist, dass die deutsche Botschaft das organisiert hat und so, das ist ja alles klar. Also ich widerspreche dem gar nicht. Ich glaube, es lag wirklich nur daran, dass die einfach vor Ort nichts machen konnten. Die haben sich rechtens bemüht, nur die konnten halt nur eine Sache nicht machen, mit den Russen irgendwie zusammen Kontakt aufnehmen. Und ich glaube, das war der Knacken. Ja, also das klang auf jeden Fall auch in dieser aktuellen Stunde, wo wir ja jetzt nur den. Also das war ja von der AfD einberufen, um da nochmal ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Und es ging ja, auf jeden Fall in Richtung, ihr habt ja nichts gemacht und so weiter. Deswegen ist er ja auch drauf eingegangen quasi. Und ja, ich meine. Die Frage ist ja auch, ob die nicht vielleicht unterbesetzt waren, dass sie die Botschaft ja, genau, also das schon geräumt haben und dass sozusagen der Personalmangel damit zu tun hat, dass sie einfach schon eingepackt hatten. Klar. Und dass dadurch weniger Unterstützung vorhanden war. Sowas könnte ja auch der Fall sein und dass sie das vielleicht nicht erwähnen wollen, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Die ganzen Vorwürfe an die Leute da vor Ort, das ist natürlich alles Blödsinn, ja, das ist klar. Die haben sich bemüht und haben das gemacht, was sie machen konnten. Ja, ich denke mal, da ist gar kein Vorwurf gerechtfertigt. Das ist alles ziemlich ekelhaftes Ausschlachten des Themas. Da stimme ich natürlich absolut zu. Okay. Ja, weiter im Text. Ja, Ernst Moritz Arndt gerät in die Kritik, weil er damals im 19. Jahrhundert landläufig verfügbare Meinungen von Juden hatte. Dass gerade die evangelische Kirche das macht, ist natürlich, hat ein bisschen Geschmäckle, weil man nennt die ja nicht umsonst auch die Lutheraner. Ja. Klar ist das hier wahrscheinlich, das ist in Berlin, also ist wahrscheinlich eine sehr progressive evangelische Gemeinde, aber wenn man das schon tut, dann sollte man vielleicht dann gleich den großen Besen. Ja, die kapieren das alles nicht mehr. Die haben nur auch ihren komischen Bonhoeffer und dieses Zeug und sind der Meinung, dass wenn Wenn die Kirche alles hätte machen können, so, dann wäre kein Nationalsozialismus gekommen oder so. Und den ganzen Kram in ihrer Geschichte. Also ich erinnere mich dann nur an den Peter Tauber, der mir ja persönlich da mal bei Twitter geschrieben hat, das wäre ahistorisch. Die Zitate von dem Luther sind alle ahistorisch. Also weißt du Bescheid, der Mann hat Geschichte studiert, so, und der das nicht weiß, dass die, das ahistorisch ist. Die Zitate von Mohammed sind alle ahistorisch. Die sind auch ahistorisch, ja, ich glaube ja. auch. Ja. Aber ich möchte doch kurz, weil ich Arndt eigentlich ganz gern mag, und ja, ist ein Gedicht aus dem Jahr 1849, es heißt Aus Frankfurt weg. Das finde ich, das gefällt mir auch schon gut. Ich kenne es nicht. War mir klar, dass du mir jetzt in diese festliche Stimmung reinredest. Es geht um die Paulskirche, es geht um das Parlament, das halt schon wieder in Auflösung war, das erste deutsche Parlament. Hinweg, die besten Streiter matt, die stärksten Arme todeswund, hinweg, satt ist und übersatt gelebt, es kommt die Sterbestund. Weg, keinen Augenblick gesäumt, sonst stirbst du wie ein feiger Hund, du hast vom Kaiserstolz geträumt, vergrab einstweilen deinen Fund. Die Besten wissen, wo er liegt, einst heben sie ihn ans Sonnenlicht. Wir sind geschlagen, nicht besiegt. In solcher Schlacht erliegt man nicht. Das würde ich mir wünschen heutzutage von den Kulturschaffenden. Eine gewisse Begeisterung für die Freiheit und für die Demokratie und ein gewisses Risiko auch einzugehen vielleicht für dieses Engagement. Ernst Moritz Arndt. Okay, ich lese keine Gedichte mehr vor, wenn ich euch damit ein- und nee, ich musste gerade in unserem Chat was einstellen. Wir wussten nicht nur, ob die feierliche Stunde schon vorbei ist. Ja, Verleumdung ist ein Fachbeitrag. Also das okay. ist hier eine Geschichte auf Science Files, die habe ich so noch gar nicht mitgeschnitten. Obwohl hier unten steht, im Folgenden berichten wir von Marburg Gate, das hier schon mehrfach Gegenstand war. Wenn wir jetzt so ein cooler Channel wären, würden wir jetzt so ein Bild vom Marburger Stadttor einblenden und ein lustiges Geräusch machen. Machen wir aber nicht. Es geht hier darum, dass die Frau Dr. Diefenbach von einer Dame, die in Marburg an der Uni in einem Projekt ist, ich muss es kurz selber nachlesen, das Projekt hat den Titel Krise der Geschlechterverhältnisse, Antifeminismus als Krisenphänomen mit gesellschaftsspaltendem Potenzial. Der Kurzname davon ist Reverse, genau. Besser bekannt als, ja. Ja, du hast das offensichtlich mitgeschnitten, ich noch nicht, diese ganze Geschichte. Also es geht darum, dass eine Mitarbeiterin von denen, wie heißt sie? Oh, das sind so viele Namen. Eine Frau Näser-Later, ja, dass diese Marion Näser-Later halt auf Vorträgen zum Beispiel behauptet, dass die Frau Diefenbach aktiv an der Erstellung eines rechten Netzwerkes in den Wissenschaften arbeiten würde und so weiter und so fort. Und nochmal, also wir haben hier eine vom Staat in der öffentlichen Uni finanzierte Stelle, die gegen Feminismuskritiker vorgeht, indem sie halt auf Vorträgen behaupten, das wären alles Nazis, also überspitzt ausgedrückt von mir natürlich, und sich damit auch aus der Affäre ziehen wollen. Also im Endeffekt sagen, nee, Moment, das sind ganz klar wissenschaftliche Äußerungen. Die sind irgendwie nicht, die sind nicht belangbar, so in der Richtung. Ja, aber jetzt ist es wohl soweit. Ja, Wissenschaft und Meinungsfreiheit heißt es dann. Ja. Und jetzt ist es halt soweit, dass es der Frau Diefenbach reicht und auch dieser, wie heißen sie hier? Science Files reicht und die werden jetzt klagen auf Unterlassung. Der Schriftsatz wird wohl gerade gefertigt. Und sie fordern auch alle anderen Leute, weil das ist nicht die einzige Dame, die in den Vorträgen hier wegen Feminismuskritik in die rechte Ecke oder sagen wir es noch genauer, wegen Kritik am intersektionalen Feminismus in die rechte Ecke gestellt werden. Und sie fordert auch all diese Leute auf, doch bitte zu klagen. Und ich fände das gut, weil dann könnte man halt vielleicht auch ein für alle Mal feststellen, wie wissenschaftlich das alles ist. waren da auch durchaus bekannte Leute drauf auf der Liste, fand ich. Also mir jedenfalls bekannt. Arment, Günther, glaube ich. Ja. Warte mal, die hatten eine ganze, das war gegen Ende die Liste. Also eine Liste mit 10 Namen oder so, ja, das sind auch... Arment, Buchholz, Gerl Falkowitz, Ulrich Kutschera, Axel Meyer, Harald Säubert, Manfred Spieker, Manfred Spreng, Alexander Ulfig und halt die Frau Diefenbach. Die würden von dieser Frau als aktiv mit der Bildung rechtsextremer Netzwerk befasste Menschen diffamiert. Kann der Kutschera einmal rübergehen? Der ist ja in Marburg an der Uni, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nur in Marburg an der Uni hast du aber keinen Spaß als Rechter oder als konservativer Mensch. Also Marburg ist wirklich, das ist inzwischen der Inbegriff von der linken Unistadt in Deutschland. Und ist ja auch nicht das erste Mal. Wir hatten ja schon mal da was mit dem, mit irgendwie dem transsexuellen Büro oder so, das sich mit irgendwem gebattelt hat. Ja, hoffentlich wird das was. Also dann würde ja dieser Vorwurf so ein bisschen, dass die alle rechts werden, ja, ich weiß nicht, aus der Welt geschafft, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja, aber vielleicht abgestraft, ne? Ja, auch, dass Leute einfach kritisch drüber nachdenken, was dieser Gender-Kram überhaupt ist. Also das, wenn das die eigentlich Weise ist, sich zu erklären, ne, dann ist das tatsächlich ein bisschen dünn, ne? Es kann ja wohl nicht dass der Auftrag eines wissenschaftlichen Projekts sein, Propaganda gegen eine Kritik an der Strömung zu machen. Wo kommen wir denn da hin? Also, Singapur. Singapur? Ja, ich weiß nicht, aber ja, die machen jetzt strenge Gesetze. Ich glaube nicht, dass ich dem Leute was gelesen hatte ich es auch. Ja, hatten mehrere Leute, hatten die sogar eingereicht, auf jeden Fall, aber gut, sag ich mal was dazu. Ja, es ist wohl so, dass jetzt die Minister in Singapur, wie drin steht, irgendwie darüber befinden können, ob irgendwelche Dinge jetzt schlecht für die Gesellschaft sind. Jetzt und, die gesteigerte Variante oder so, ne? Ja, aber irgendwie mit direktem politischen Aussuchen quasi. Und in diesem Beitrag... aus an die Unternehmen, wie es alle anderen hier im Westen und überall sonst machen, sondern ja, Singapur ist halt so ein demokratischer Staat, dass die Partei, die da seit Staatsgründung an der Macht ist, halt jetzt einfach sagt, ja, wir haben jetzt da ein Ministerium für Liebe, was sich darum kümmert. Ja, und es gibt 100.000, ein paar hunderttausend Euro Strafe für jedes Ding, was sie sich rausgesucht haben. Ja, auch und das hat halt mehrere Abstufungen, halt mit einerseits Hinweise, ja, das, was hier dargestellt wird, das stimmt nicht, hier ist der Link zu einer Gegendarstellung, bis hin zu, Konten werden gesperrt, sowohl Internetkonten als auch Konten in Real Life und halt, wie schon gesagt, 100.000 Singapur-Dollar, glaube ich, Strafe. Irgendwie sowas. Aber so viel habe ich doch gar nicht. Ja, das habe ich jetzt mal mitgebracht. Der neue Datenexperten, SPD-Mann ist das wohl. Ja, den kennen wir auch, den SPD-Mann. Das ist nämlich Mr. NetzDG. Das ist der damals als Staatssekretär des NetzDG zu verantworten hatte. Also war der nicht sogar auf der Republika? Der war auch in einem Sonderstream von uns auf der Republika, ja. Oder meinst du dieses Jahr wieder? Das nee, ich meine, wir haben doch mal diesen Sonderstream. Da gab es so ein Streitgespräch mit ihm und noch jemand. Genau, da war er mit dabei, ja. Ja, da bin ich nicht so 100% im Bilde, aber auf jeden Fall hat er jetzt gesagt, dass es keiner neuen Gesetze bedürfe, ja. Weil der Mann eben die vorhandenen Kompetenzen schon mal ausnutzen sollte. Ja, das NetzDG ist ja auch, dass sein NetzDG ist halt das Gesetz, um alle Gesetze zu beenden. Da brauchst du nichts mehr. Ja, kann man so sehen, aber wie gesagt, die Meldung lautete jetzt nur, dass er sich dagegen einsetzt, noch weitere Überwachungen und so weiter durchzusetzen. Jo, das ist ja immer nicht so schlecht, aber gut, die haben ja schon genug gemacht. Ne? Ja, das fand ich besonders peinlich, dass das ZDF irgendwelche Urheberrechtsansprüche auf YouTube durchsetzt, ist ja bekannt und ein Ärgernis an sich. Ne? Eigentlich gehören die Sachen doch uns, oder wie ist das? Ne? Habe ich mich so gefragt, beziehungsweise gab es doch auch schon Aussagen, dass es dass es eben für alle wäre oder so. Und warum kann man das da nicht benutzen? Das könnte man denken, ne, dass das so wäre, wenn schon alle bezahlen. Ne? Ja, es heißt dann, es ist für alle, aber es ist natürlich nicht für alle frei nutzbar. Ne? In der Realität nicht, nee. Das ist und ich meine, halt, ne? Die haben halt ihre ganzen Inhalte in dem Algorithmus von YouTube drin und dementsprechend werden halt die Sachen dann rausgenommen. Aber was ich mich auch frage ist, warum wird auf der Republika 10 Minuten von einem ZDF-Arte-Film gezeigt? Also lustig ist das, was die Zuschauer auch nicht sehen können hier unten. Ne? Unten verraten sie uns ja, wie es geht. Bis zu einer Matchtime von 9 Minuten wäre nichts passiert. Da haben wir schon mal was gelernt über Ausschnitte aus ZDF. Ja. Das war dann manuell, ne? Ich glaube, das ist aber auch nur... Ich glaube, das stimmt auch nicht, weiß ich nicht. Also, ja, das kann ich mir auch nicht irgendwie so richtig vorstellen, aber... Vielleicht ist das Ding nur 10 Minuten lang wahrscheinlich. Deswegen, Wir können auf jeden Fall sicher... Wenn du einen Ausschnitt zeigst und machst dann noch nicht mal ein paar Kommentare dabei, sondern zeigst du einfach nur, dann ist das vielleicht tatsächlich zu viel. Wenn du einen 9-Minuten-Ausschnitt hast und kommentierst dann danach, davor, dann machen sie es, lassen sie es dann noch durchgehen oder so. Könnte ich mir nur vorstellen, du musst halt einen eigenen Anteil haben dabei. Ist halt der Algorithmus. Was wir auf jeden Fall doch wieder merken, ist, dass es kein Overblocking geben wird mit den bisherigen Mitteln. Nein. Also ich finde es blöd, ich finde, dass die Sachen vom öffentlichen Rundfunk, dass sie auch von allen nutzbar sein müssten. Ja, aber das ist ja eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema. Das stimmt natürlich, ja. Scheiß Copyright. Wow. Ja, in Österreich gibt es wieder einen Jan Böhmermann-Skandal. Ist ja auch nicht der erste, weder in Deutschland noch in Österreich. Und zwar ist er hat gerade eine Ausstellung in Graz, wo er, die Ausstellung nennt sich Anschluss Österreich an Deutschland. Und das ist halt irgendwie eine, ich habe es mir nicht genau angeguckt, ich wollte mir noch ein paar Bilder dazu angucken im Vorfeld, bin aber nicht dazu gekommen. Es ist halt wieder eine rechtsextreme Tendenzen und halt das Ganze mit einem Satireanstrich à la Böhmermann. Und zu dieser Ausstellung wurde er interviewt und der Interviewende hat ihn mit einem Zitat, hat ihm quasi ein Zitat vorgelegt, dass Österreich ein Land von 6 Millionen Debilen wäre. Ja, und der Böhmermann hat darauf geantwortet, ja, mittlerweile sind es 8 Millionen Debile. So. Und das Zitat war von einem Schriftsteller namens Thomas Bernhard und der hat halt sich mit diesen 6 Millionen Debilen halt auch an das Dritte Reich halt quasi, da hat er sich drauf bezogen und er meint jetzt, Böhmermann ist jetzt halt mittlerweile ein Land mit 8 Millionen Debilen. So, und dann hat er noch ein paar Seitenhiebe über ein paar andere Politiker genannt und deswegen steht er jetzt vor Gericht und mal gucken, ob da was mit der Anklage durchkommt. Also man kann das Ganze so oder so sehen. Ich finde es einfach sehr seltsam, dass der Interviewende dem quasi dieses Zitat vorgegeben hat. Ja, hier, dieser Autor hat ja damals von 6 Millionen Debilen gesprochen. Und wie gesagt, der Böhmermann antwortete darauf, ja, mittlerweile sind es 8 Millionen Debilen. Ja. Der Böhmermann brauchte halt mal wieder eine Drehung an der Aufregungsschraube, damit er seine shitty Fernsehshow, seine Computerspiele und seinen ganzen anderen Kram schön verkaufen kann. Das wird dem bestimmt nicht negativ großartig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da großartig was bei Rom kommt bei der Klage. Naja, ich hoffe zumindest in Österreich verkleinert seinen Markt. Ja. Kommen also, wir... Es geht halt auch darum, dass... Ja. Es sieht auch so ein bisschen so aus, als ob sich die Politik da zu sehr in den ORF einmischt, weil es halt auch so Forderungen gibt, sowas wie... Ja, das ist öffentlich-rechtlich finanziert. Da sollte man so Leuten wie dem Böhmermann kein Podium geben. Also, ja, die gefällt mir nicht so ganz, die ganze Diskussion. Nee, das ist Blödsinn, aber man sollte sich halt auch überlegen, ob man irgendwie in ein anderes Land geht oder die Bevölkerung als debile bezeichnet. Ich würde das Humor. Auch nicht wollen. Ja, und Humor, ach ja. Ja, Humor muss man einfach ernster nehmen. Ach, ich weiß nicht. Aber wenn du halt, das ist ja nur noch, also Böhmermann fällt mir eigentlich nur durch solche Sachen wirklich auf, indem er halt, er darf Tabus durchbrechen, aber für die anderen hat er Rekokista Internet gegründet irgendwie. Ja. Nö, verstehe ich nicht. Sehe ich dann auch nicht ein, dass jemand, der sich in einer Sache für Zensur einsetzt, die dann ständig die Kunstfreiheit missbrauchen darf. Also ich missbrauchen nicht im Sinne, dass ich will, dass er... Verfolgt den im Fernsehen und der war nie wirklich witzig. Das Einzige, was er halt kann, ist, wie du gesagt hast, Tabus brechen. Ja, das ist das Einzige, womit der punkten kann. Und das hat jemand sehr schön auf Twitter... Führungszeichen und deswegen muss er ja irgendwas machen und deswegen macht er sowas. Ich weiß nicht mehr, wer es war auf Twitter, aber er hat sehr schön ausgedrückt, dass der Herr Böhmermann gerne in die Schlappen vom Herrn Schmidt steigen würde. Allerdings hat er übersehen, dass er auf denen Kreuzfahrten machen kann. Sehr gut. Ja. Ja, außerdem hatte der ja schon mal eine Late-Night-Show mit der Charlotte Roche. Und das war viel besser als das, was der jetzt abliefert. Und das nichts, war, was mit Charlotte Roche war, kann besser sein. Und damals war er halt auch immer, ja, tabubrechend. Das hat aber nicht lange funktioniert irgendwie, ne? Apropos Tabu brechen, das ist eine gute Weiterleitung zum nächsten Artikel. Woman arrested in Poland over posters of Virgin Mary with Rainbow Halo. Die hat ein Tabu gebrochen, religiöse Insignien zu verschandeln und hat dann eine Regenbogenflagge halt um als Heiligenschein dazu gemalt. Und ich habe auch nur über den Barbara Streisand-Effekt was davon mitbekommen. Also sie hat jetzt da, glaube ich, eine Strafe oder eine Klage, wo sie wahrscheinlich sogar einsitzen kann am Hals deswegen. Und ich mag jetzt den ganzen, in Anführungszeichen, Homo-Lobby-Kram auch nicht. Aber das finde ich jetzt halt auch irgendwo daneben. Nur weil du da ein Halo drumherum malst, die Leute gesetzlich zu belangen, ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmäckle in Sachen Meinungsfreiheit. Ich sag mal so, ich finde es besser, gesetzlich belangt zu werden, als dass eine Horde Verrückte in meine Redaktion stürmt und Schnellfeuergewehre auspackt. Das auf jeden Fall, ja. Also. Ah, trotzdem irgendwie, ich... Nee, natürlich nicht. Geht nicht. Was denkt ihr euch, Polen? Oh, Raul. Ja, genau, der Raul, der sagt hier, für Menschen mit Behinderung ist jede Partei rechts von der SPD nicht zu empfehlen. Also, finde ich schon ganz schön übel, weil ich meine, also ich würde mal sagen, dass die FDP wahrscheinlich eine Partei rechts von der SPD ist, oder würde mir da jemand widersprechen? Die Grünen sind eine Partei rechts der SPD. Echt rechts von der SPD? Also... Diese Besitzstandswahrung von Beamten und so, das würde ich schon... Die stehen auf der gleichen, also die stehen beide so an der Kante. So. Naja, auf jeden Fall, da gibt es noch so einiges rechts von der SPD, was jetzt auch alle Nase lang irgendwas über die Behindertenkonvention redet und so. Also, ja. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass die SPD irgendwie oder die Linken oder irgendwer jetzt groß im... Ich meine, was will man denn machen? Also, es gibt immer diese, also ich weiß noch, dass es zum Beispiel von jungen Liberalen gibt es auch Anträge wegen diesen, es gibt ja so eine Obergrenze quasi, wo du dann nicht mehr verdienen kannst, wenn du diese hier Grundsicherung kriegst und so. Und wo du dann quasi kein Vermögen aufbauen kannst, weil du nur so und so viel irgendwie haben darfst. Und dass das aufgelöst werden soll, lauter solche Dinge, auch alles Sachen, die in dieser Behindertenkonvention irgendwie geregelt sind. Ja, also. Ja, aber ich glaube, du siehst das zu eindimensional. Es geht ja auch darum, ob dich eine Partei repräsentiert und deine Identität wahrnimmt und ein Apostroph nach dir. Ob eine Partei auch behindert ist, oder wie? Ja, auf lange Sicht läuft es daraus hinaus. Drauf hinaus wahrscheinlich. Keine Ahnung. Man könnte ja auch sagen, für Menschen mit progressiven Beweggründen ist eine Partei rechts der ja, SPD. Das würde stimmen, ja. Ja. Jetzt müsst ihr nur noch schlechte Vergleiche ziehen. Oh ja, kommen wir neben der Republika bei meinem absoluten Highlight dieser Woche an. Die älteren Zuhörer erinnern sich an Laser Sushi, Jasmina Banaschuk aus vielen, vielen alten Folgen, wo wir schon sehr gelacht haben. Ja. Wer erinnert sich nicht mit großem Gelächter an ihren Republika-Vortrag I will go down with this ship, wo sie über den kulturellen Wert von Fanfiction zu Harry Potter geredet hat. Wer könnte das vergessen? Wer könnte vergessen, dass sie diejenige war, die damals auf Netz gegen Nazis den ersten größeren Hitpiece-Artikel gegen Gamergate geschrieben hat? Ich weiß nicht, ob das noch 2014 war oder erst 2015. Ja, und was hat die in der Zwischenzeit gemacht? Die hat in der Zwischenzeit so ziemlich alles durchgetingelt, was es an deutschem Journalismus gibt. Zuletzt war sie bei Broadly als freie Mitarbeiterin bei Lisa Ludwig und hat da Texte aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, damit die auf broadly.de erscheinen konnten. Leute laden. Genau, den hatten wir vorhin. Ein Easter Egg für aufmerksame Zuschauer. Ja, und was macht die Dame? Sie geht hin und schreibt ein Meinungspiece über Gamergate. Für den Freitag. Das ist ein Wochenmagazin vom Augstein. Und darin versammelt sie so ziemlich alles, was halt über Gamergate in den letzten 5 Jahren, und ich weiß, ich nerve einige Leute mit dem Thema, geschrieben worden ist. Sie wiederholt die üblichen Sachen, dass das alles weiße Männer, junge Männer gewesen sind, dass jeder, der queer war, war zum Abschuss freigegeben. Also das ist wirklich ein Zitat aus dem Artikel. Ja. Also, ja, wer kennt das nicht? Ich mache mir auch den ganzen Tag Gedanken, wer überhaupt alles queer ist. Ja. Nichts bis vor. Missverstanden fühlen sich dennoch viele GamerInnen, Männer, weil sie ihre Welt öffnen sollen, Frauen, weil sie häufig unsichtbar gemacht oder gar angefeindet werden. Sexismus ist in der Szene nach wie vor weit verbreitet. Citation needed, Frau Bernaschuk. Weil eigentlich gibt es, wenn man objektiv schreiben möchte, gibt es das nicht her. Und das natürlich hier, mir war klar, dass ich da die üblichen Dummheiten lesen würde. Aber was mich halt verwundert hat, ist, dass sie hingeht und einfach lange widerlegte Unwahrheiten einfach so schreibt, im Brustton der Überzeugung, als wären sie halt nicht lange schon widerlegt. Ja, in deren Blase ist das halt alles nicht widerlegt. Ne? Ja, genau. Das ist auch meine Vermutung. Die haben inzwischen ihren eigenen Kanon, von dem man auch nicht abweichen darf. Die hatten von Anfang an ihren eigenen Kanon, von dem man nicht abweichen darf. Ja, aber das Interessante ist doch jetzt, dass der schon so weit die Blase durchdrungen hat, dass der nicht mal mehr geprüft oder nicht mal, es wird nicht mal mehr darüber nachgedacht, es ist eingemeißelt, als sei die Geschichte von Gamergate wie so eine Stele aus dem Pharaonenreich, die man entschlüsselt hat. Ist auch schon von Tag 1 an, ich meine, dieses Ding von wegen der böse Ex-Freund. Aber dass sie dabei so dumm sind, sich selber die Beine zu stellen auch noch, Chris. Ja, die sind halt auf der Stufe der Schamlosigkeit angereicht. Nee, die nicht, das ist schon die ganze Zeit so, Das ist überhaupt nichts Neues dran. Also ich meine, diese ganzen, nicht umsonst ist ja dieser Begriff Narrativ, also zumindest mir das erste Mal während Gamergate aufgefallen. Der Vorfall begann im Sommer 2014, als ein gekränkter Ex-Freund der amerikanischen Spieleentwicklerin Zoe Quinn eine Verleumdungskampagne gegen sie startete. Er behauptete, sie hätte sich gute Rezensionen zu ihrem Spiel Depression Quest durch sexuelle Gefälligkeiten erschlichen. Und da sind wir an dem Punkt, wo es halt nicht mehr darum geht, das glaube ich oder das stimmt in meiner Blase so, sondern das ist einfach falsch. Ja, also ich habe gestern von so einem Anwalt gelernt, das ist eine falsche Tatsachenbehauptung. Ja, darf man als Journalist nicht machen. Ja, und jetzt rede ich mir schon seit irgendwie einer Woche, ich habe nicht den Versuch gemacht, Frau Bernaschuk direkt, also da kommen wir gleich noch zu, aber ich habe halt versucht, den Freitag an seiner journalistischen Ehre zu packen und zu sagen, hier, das stimmen Sachen nicht. Ich habe einen Artikel auf meinem Blog, gamergateblog.de. Wenn ihr da einfach, das ist der erste Artikel, den ihr dann seht, der mit dem schönen rosa Plüsch. Oh mein Gott, rosa Plüsch. Bist du etwa einer von diesen Queren? Haltet ja, ihn. Ich hab gedacht, ich gleiche mein Titelbild dem an, das wir hier gerade sehen, weißt du? Ach, künstlerisch gedacht. Ja, aber es kommt keine Reaktion vom Freitag, nicht auf meine ersten Anfragen. Unter Hinweis natürlich immer, dass ich Quellen habe, die belegen, dass das Blödsinn ist, was sie hier schreibt. Dann auf erneute Nachfrage, nichts. Jetzt habe ich den Artikel geschrieben, habe den auch nochmal an die geschickt, nichts. Ja. Und die lügt sich hier teilweise echt schönen Wolf oder oder macht sich auch die Dinge, wie sie ihr gefallen. Die Gaming-Szene wächst in den Mainstream und die zugehörigen Wachstumsschmerzen bekommen vor allem Frauen und Minderheiten zu spüren. Was soll das überhaupt bedeuten? Obwohl Männergruppen online dazu aufgerufen hatten, Captain Marvel zu boykottieren, um gegen die zunehmende Diversität zu protestieren, brachte das nichts. Wo? Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was sie eventuell meinen könnte, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das kennt. Es gab ja dieses Watch Alita oder so, also dass man sich statt Captain Marvel am Eröffnungswochenende lieber diesen Film Alita Battle Angel anschauen soll. Und das ist aber doch dann, das hat doch mit den Filmen zu tun, oder? Und nee, da ging es halt darum, um dieses Ganze im Vorfeld von der Brie Larson und so, und was für ein kleines Arschloch. Ja, aber das spricht sie ja hier interessanterweise gar nicht an, ja. Ne? Dass die Brie Larson gesagt hat, sie will weniger weiße Kritiker und außerdem, auf ihrer Pressetour außerdem sehen. Das wird nicht angesprochen. Die Idee dahinter ja halt eben auch, dass man sich gerade einen guten Film anguckt mit einem weiblichen Protagonisten und nicht den Captain Marvel-Scheiß. Also mit der Diversität stimmt es dann ja gar nicht, was die Frau Banaschuk da schreibt. Nee, das stimmt nicht. Naja, komisch. Ende gut, alles gut, nicht ganz, denn Teile der Gaming-Szene verteidigen noch immer mühsam ihre Nerdkultur, die selbst zu Anfangszeiten nie wirklich ihre alleinige war. Hat das jemand behauptet? Wir wären doch alle doof, wenn wir das behaupten, weil ich meine, ich bin ein alter Sack, ich kenne Roberta Williams. Und wenn du mir mit Queer kommst, ich kenne Danielle Bunton. Du musst mir nichts erzählen. Du bist viel jünger als ich und stolperst hier in dieser Welt rum und machst sie dir irgendwie, wie sie dir gefällt. Dummerweise drucken das Leute. Aber ich bin schon ein bisschen länger dabei und ich sag dir, es gibt keinen ernstzunehmenden Gamer, der behaupten würde, das waren alles nur Männer damals. Nur Männer ohne Bart bist du nicht reingekommen. Uschi. Und dann behauptet sie auch noch, ein Teil der Gaming-Presse stünde dem Progressiven feindlich gegenüber. Ich weiß nicht, was sie meint. Tech-Raptor und Niche-Gamer oder wen. Also, es ist nur Unsinn und es kommt nicht mal ein Fitzel von der Reaktion vom Freitag. Ich finde das echt beschämend, muss ich sagen, weil ich verstehe, dass ihr tendenziös berichten wollt, das Recht habt ihr. Aber ihr habt nicht das Recht, Dinge zu erfinden. Habt ihr einfach nicht. Jo, und, kann ich bestätigen. Ja. Habe ich gestern erst gelernt. Wusste ich auch schon vorher. Kläger, ne? Ja, aber ich klage doch. Also ich meine, nicht im Sinne von rechtlich. Das behalte ich mir vor, weil es gibt ja auch immer noch den Ethikrat, wenn jemand gar nicht reagiert. Aber doch nicht im Sinne von rechtlich. Es muss doch dem Freitag daran gelegen sein, seine journalistische Integrität zu beweisen. Und mir wenigstens zur Antwort und sagen, wir prüfen das. Und dann hinterher zu sagen, wir haben nichts gefunden oder was auch immer, da kann man weiterreden. War, aber also, eine Reaktion erwarte ich. Ich habe nämlich damals an die Taz, als der Beitrag Die Prinzessin rettet den Troll, das ist auch einer der ersten deutschsprachigen damals gewesen, da habe ich geschrieben und da habe ich wenigstens noch vom Obmann oder Obperson oder wie auch immer eine Antwort bekommen, dass man sich das nochmal angeguckt hätte und dass man da nichts zu beanstanden hätte. Aber immerhin. Ich erinnere an den Artikel Mach mir ein Sandwich-Schlampe, in dem auch drin stand, dass das mit den Rezensionen gegen Sex gelaufen ist und dass Aaron Gioni das behauptet hätte. Der ist dann nach kritischen Nachfragen unsererseits heimlich still und leise geändert worden. Ne? Erinnert ihr euch noch dran? Gibt es auch einen Artikel auf meinem Blog? Mit den entsprechenden Links, wo man sich den Artikel vorher und nachher ansehen kann. Also das ZDF hat mehr Größe, also auch nicht wirklich Größe, aber es hat zumindest den Satz, der falsch war, entfernt. Und so gehört sich das. Eigentlich gehört sich noch mehr, nämlich eine Änderungsmeldung oben dran zu kleben und zu sagen, wir haben mea culpa, wir haben Scheiße gebaut. Aber ja, Kleinigkeiten. Und jetzt, meine Damen und Herren, Chris, bitte Vorhang auf. Jetzt habe ich mitgekriegt, dass die Frau Banaschuk ein Q&A in ihrem Twitch-Stream macht. Und ich dachte, wow, das ist doch nochmal eine gute Gelegenheit. Und ich habe völlig ohne aggressiv oder irgendwas, ich habe nur eine einzige Wortmeldung in dem ganzen Twitch gemacht. Nicht, dass mir am Ende Harassment oder Stalking vorgeworfen wird. Ich habe einfach nur gefragt, was sie zu den Vorwürfen sagt. Aber das erzählt sie euch gleich nochmal. In den Büchern ist. Was sagst du zu den Vorwürfen, dein letzter Artikel im Freitag sei voller Unwahrheiten? weiß ich nicht. Ich schreibe einfach irgendwelche random Sätze aneinander und dann gucke ich, was passiert. Die Bücher haben eher das umgekehrte Problem, zu viel Zeit, Platz. Okay. Ja. Das war, also ich habe den Rest mal drangelassen, damit man sieht, da kommt nichts mehr nach diesem Satz. Ich hätte auch sagen können, ich lasse es mal drauf ankommen. Das ist gut. So muss Journalismus sein. Nicht. Also, aber da wird dann wahrscheinlich dann auch wieder der Fall sein, dass man sich danach dann als Blogger bezeichnet und nicht als Journalist. Weil, Nee, Moment mal, die Frau Dr. Banaschuk hat im Freitag geschrieben, nicht auf Kotaku oder so. Ja, stimmt. Das ist was anderes, Abel. Und die bezeichnet sich selber auch als Journalist. Es gab noch schöne Perlen in dem Stream hier, wie eine Akkreditierung bei der Gamescom ist kein Problem für mich. Da lege ich einfach meinen Journalistenausweis hin. Ja. Ja, genau. Die bekommen halt für Sätze aneinander rein. Ist das überhaupt ja, aber Spruch, also ich reihe einfach Sätze aneinander. Ja, und auch wieder, sollte ich nicht, wenn der Anschein besteht, dass ich mir was habe zu Schulden kommen lassen als Journalist, sollte ich dann vielleicht nicht eher sagen, du, das habe ich mir noch gar nicht angesehen, das werde ich mal prüfen oder irgendwas? Nee, wahrscheinlich Zweck erfüllt, ne? Ich meine, Zweck erfüllt, alle anderen sind Trolle und ja, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist ja trotzdem sein Zweck erfüllt, dass ich die Leute mal wieder geeducated habe über den Sexismus. Also ich würde den Freitag, ich habe jetzt eigentlich nicht so eine seriöse Meinung vom Freitag, muss ich sagen, aber so ein Artikel könnte fairerweise genauso gut in der FAZ oder in der SZ stehen. Also ja, den wäre ich auch auf den Sack gegangen. Ich habe auch keine höhere Meinung vom Freitag, aber weit entfernt von der TAZ sind die überhaupt nicht und von der SZ auch nicht viel. Also ich würde mal sagen, das ist so eine Art Cicero für Linke halt. Aber ja, ich finde es erbärmlich, in welchem Zustand sich hier diese ganze Geschichte präsentiert. Gruß an Laser Uschi. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum nächsten saftigen Boulevard-Ding. Wenn man jetzt hier Gamergate Boulevard will, gar nicht so lange überhaupt an der Geschichte. Sehr unangenehm. YouTuber wird von seiner Ex geoutet, seiner Ex-Frau, dass er sie jahrelang irgendwie längere Zeit mit einer Freundin, mit einer guten Freundin von ihr selbst betrogen hat. Und nach kamen immer mehr Leute aus dem Buschwerk und haben dann erzählt, dass er auch minderjährige Fans zu Nacktbildern aufgefordert hat, irgendwelchen Leuten Dickpics geschickt hat und was weiß ich. Also die ganze übliche Nummer. Was ich halt toll finde, ist der Angle, weil wir hatten es eben schon von Zoe Quinn. Und natürlich ist der Typ ein Arschloch. Ja? Allein für das Dickpics und Bilder von Minderjährigen ist er ein Arschloch und ich will ihn auch überhaupt nicht verteidigen. Aber erinnert sich noch jemand an Zoe Quinn und Aaron Joni? Wie es da hieß, sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit, das darf nicht diskutiert werden, darüber darf man nicht sprechen. Man könnte meinen, es liegt an der umgekehrten Rollenverteilung, dass sich hier jetzt die Leute überschlagen, der Dame zur Seite zu springen und den Typen in Grund und Boden zu rammen. Ich meine, da gehört er hin. Keine Diskussion, ich verteidige den nicht. Fuck you, aber ja, wir hatten aber auch schon viel harmlosere Beispiele, auch aus dem deutschen Raum schon. Wir hatten sogar schon mal so einen Artikel, wo hinterher die Tante irgendwie noch extra reingeschrieben hat, dass das ja kein Vergleich wäre mit Gamergate. Einfach so, aus Gründen. Weil wir die damit genervt hatten. Ich meine, das wird andauernd, es gibt andauernd irgendwelche Blogs. Ich erinnere nur an diese ganzen anonymen Beschuldigungen gegen alle möglichen Leute, zum Beispiel hier gegen den Applebaum vom Tor-Projekt. Da gab es ja auch so einen Blog mit 5 anonymen Beschuldigungen, der rumgereicht wurde, als wäre es die letzte Wahrheit. Also das gibt's andauernd. Und auch immer mit diesem Tenor, wir wollen euch ja nur warnen vor dem bösen Mann. Ja. Aber ich meine, in dem Fall ist es ja auch gerechtfertigt. Ich hätte auch keinen Bock, dass irgendein schleimiger YouTuber, wenn ich Kinder hätte, irgendwie den Bilder von seinen Geschlechtsorganen schickt, klar. Das ist halt noch obendrauf als oh ja. Oh, und jetzt vollenden wir den Gamergate-Zyklus. Es gibt in Chicago ein Theaterstück namens Ready Player None. Und ihr seht ja schon so ein bisschen, ich glaube, es soll eine Frau darstellen, die im Netz von Hasstrollen angegriffen wird. Auch der Teufel, Teufel im Hintergrund ist wunderschön. Chris, würdest du zum letzten Paragraphen dieser Kritik des Theaterstücks herunter? Weil wir alle können uns vorstellen, dass es cringiger Scheiß war. Ja? Also da brauchen wir die Dings gar nicht lesen. Aber hier dieser Absatz, den finde ich fantastisch. This is a problem that has been nudging me about Chicago Theater for a little while. And I think it becomes extremely clear within the context of non-player character. Also das Stück, über das die Kritik ist. Who exactly is this show for? This isn't so much an indictment of this specific show, but a question for social justice-minded theater makers. What are you making? What are you communicating? Who is it for? Jo. Unglaublich, oder? Fantastisch. Besser kann man die ganze Nummer nicht zusammenfassen. Ja, genau. Fragezeichen. Theatergate morgen wahrscheinlich. Wenn die Angst hätte, wenn die Ahnung hätten, würden sie wahrscheinlich sagen, es ist für alle und keinen. Theaterkritiker müssen nicht euer Publikum sein. Theaterkritiker sind Vergangenheit. Ja, genau. Auch das Theaterpublikum muss nicht euer Theaterpublikum sein. Theaterpublikum ist Vergangenheit. Zeigt ihnen irgendwie schreiende Leute, die von Internet-Trollen belästigt werden und glaubt, dass die das verstehen. Ich fordere Essex in Chicago Theater Journalism. Und dann ist es auch noch, ich meine, das ist dasselbe, was wir halt schon, wir haben es ja schon öfter mal besprochen, dieses Spiel Sunset, das eignet sich halt wunderbar als Projektionsfläche, weil die Entwickler nach nur 4.000 verkauften Exemplaren einen Nervenzusammenbruch gekriegt haben, gesagt haben, warum ist da kein Markt? Warum ist da kein Markt für unser tolles Spiel? Ja, who is it for? What are you making? Huh? Das passiert überall. Get woke, go broke. Oh, du lässt mich aber nicht in Ruhe, oder? Einen nach dem anderen von mir. Ja, Nina Kiel, Börkeg. Nina Kiel hatten wir schon öfter auch als Person hier in unserem kleinen Podcast. Und diese Frau hat irgendwie anscheinend echt was Schlechtes gegessen diese Woche. Deswegen hat sie auf Twitter diesen Rant verlesen. Also es geht um Frauen. Haben Frauen wirklich weniger Interesse an Games? Hat Perspective Daily einen Artikel drüber gehabt. Es ist sehr bedauerlich, dass in solchen Artikeln immer und immer wieder ganz wesentliche Gründe für geschlechtsspezifische Präferenzen im Kontext digitaler Spiele unterschlagen werden. Nämlich zum einen die Frage der Sozialisation. Mädchen/Frauen-Sternchen wachsen mit der von außen an sie herangetragenen Erwartungshaltung auf, dass sie sich kümmern, kooperieren und ihre kommunikativen Fähigkeiten schärfen müssen, während Jungen /Männer-Sternchen explizit zu wettbewerbsorientiertem Verhalten angeregt werden. Moment mal. Wer sozialisiert denn diese Sternchen? Frauensternchen. Also. Die Erwartungshaltungen prägen schon das frühkindliche Spielverhalten. Ja, ich sehe das auch immer, wenn mein Bruder zu meiner Nichte sagt, zu meiner Zweijährigen, irgendwie jetzt ist genug gespielt, geh mal in die Küche. Hm? Also die Erwartungshaltung ist aber früher die Vorsehung, ne? Also ist es kein Wunder, dass es sich auch später im Konsum digitaler Spiele niederschlägt, Citation Needle. Und sie zeigen sich auch im Artikel, wenn der Autor von weiblichen Tendenzen und männlichen Spielgewohnheiten spricht. Solche Formulierungen tragen nicht unwesentlich dazu bei, dass diese Geschlechterklischees erhalten werden. Zum anderen sind es nach wie vor in erster Linie Frauensternchen, die sich um den Haushalt und Familie kümmern. Und jetzt ratet mal, was das mit Zocken zu tun hat. Und zwar unabhängig davon, ob sie nebenbei noch anderweitig berufstätig sind, natürlich. Wenn man quasi rund um die Uhr mit Haushaltstätigkeiten, Pflegearbeit und oder Erwerbstätigkeit beschäftigt ist, bleibt natürlich viel weniger Zeit zum Zocken. 120%, immer. Und die wundern sich, warum die eventuell nicht so gut ankommt bei den Stammzuhörern, bei deren Podcast. Läuft. Also ich... Nina, du schaffst es. Ich glaube an dich. Du bist warte mal, komm mal hier. Bitte noch den letzten Satz dazu nehmen. Auch deshalb greifen Frauen oft auf Match-3-Spiele, Puzzles und Farming-Simulationen zurück. Lassen sich diese doch auch mal schnell zwischendurch genießen. Also es, das wir sind ja. Das Patriarchat knechtet die Frauen in Casual-Spiele. Und deshalb spielen die auch nur Casual-Spiele. Und wir kritisieren dann auch noch, wenn man die mit den Leuten, die sich wirklich für Games interessieren, in einen Topf wirft. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Tamara Wernli demaskiert. Die spielt wahrscheinlich nur so gern Call of Duty, weil sie wahrscheinlich keine Kinder hat und ihr ganzer Haushalt von anderen Leuten geführt wird, weil sie so eine reiche Dame ist. Ja, es ist mir durch Zufall, aber ich fand es so hanebüchen, ja. Ich wollte es euch zeigen. Ich finde, das wäre eine gute Idee, um den Leuten mal wieder zu sagen, Blank Slate. Blank Slate von Steven Pinker. Lest Blank Slate von Steven Pinker. Lest the Blank Slate. Von Steven Pinker. Genau. Ja, das habe ich so als Platzhalter reingenommen. Dann haben ja sicher viele mitgekriegt dieses Mal, diese Woche, diesen kleinen Skandal um Edeka. Vielleicht möchte mal jemand anders reden. Ja, kann ich gerne machen. Ich habe den Artikel zwar auch gelesen und ich glaube so als wesentliche Erkenntnis daraus, wie war das denn nochmal, dass doch Edeka eigentlich auch alle missachtet, also auch, dass die Frauen sich solche angeblich trotteligen Männer irgendwie aussuchen, lässt sie nicht gerade gut dastehen. Aber ich hatte vorhin noch was anderes gelesen, nämlich über diese Werbeagentur, die dahinter steckt, diese Jung von Matt. Und die sind ja in ihrer Chefetage weitlich bestückt mit Feministinnen und die haben ja auch eine entsprechende Vergangenheit. Also da gab es ja letztes Jahr diesen Fall mit den Transgender-Leuten, die sich beworben haben auf dieselbe Stelle. Aber eben mit dem unterschiedlichen Geschlecht. Und da kam ja dann raus, dass die Bewerbungen gar nicht gleich waren und das eigentlich gar nicht auch vergleichbar war, dementsprechend irgendwie das getürkt war. Und so arbeiten die wohl die ganze Zeit. Ich glaube, noch ein paar andere Vorfälle komme ich, also fällt mir gar nichts so ein, aber die haben schon so eine entsprechende Historie und entsprechende Mitarbeiterinnen da in ihrer Führung. Dass sich Edeka sowas verkaufen lässt, das finde ich ein bisschen erstaunlicher, aber denen muss das ja auch intern abgesichert haben. Ne? Ja. Ich weiß noch, als Edeka im Gespräch war, weil sie irgendwie was war es, eine 88 auf dem Autoschild hatten oder so. Also, mir fällt auch ein, dass die letzte Werbung, die ich von Edeka im Fernsehen gesehen habe, auch irgendwie gegen das ein Pärchen, glaube ich, an der Wursttheke stand und der Typ dahinter kannte sich mal wieder super aus und sie hat dann irgendwie gesagt, oh, wollen Sie mich heiraten oder so, während ihr Macker daneben steht. Also das ging auch schon so in die Richtung zumindest. Das, ne? Ja, das sind, jetzt hier ist natürlich wieder so, Edeka steht für ekelhaft oder so. Ne? Ja, also es würde ja auch niemanden stressen, wenn man das Gleiche mit Frauen darstellen könnte, ne? ohne sofort verprügelt zu werden. So, ja, okay. Also wenn Männer einfach, also wenn es nach Männern ginge, würden wir alle veralbert werden in Werbung, weil lustige Werbung ist besser als langweilige Werbung. Das war ja nicht lustig, halt. Das ist ja das Problem. Ja, es ist ja nicht lustig, wenn einer Anlauf nimmt und jemand anders in die Eier tritt. Das ist ja nicht lustig. In der Theorie, ja doch, das ist in Idiocracy ist das doch die beliebteste Fernsehshow. Also wir gehen auf jeden Fall dahin mit der Unterhaltung. Aber nein, weißt du, was ich meine? Also es gibt ja auch gute provokative Werbespots. Ja, klar. Jetzt, ne? Also kann man ja auch machen können da draußen. Man hätte vielleicht das Ende nur ein bisschen anders gestalten müssen, dann wäre das vielleicht auch witzig geworden oder so. Wenn der ja, und man hätte gesagt, hier manchmal ist es halt Mama und manchmal ist es halt Papa, ja, den ich gerade irgendwie brauche. Das ging ja um Tata, da muss man sich auch konzentrieren darauf. Das verstehe ich schon irgendwie. Ja, weil ja den ganzen Rest des Jahres ist ja Männertag. Ja, Edeka, dumm eigentlich. Was willst du mir denn hier reinreden in meinen. Was soll das? Werbung ist keine gute Fläche für Moral. Ja, viele Leute sind ja dann wohl an die Marktleiter herangetreten. Also haben jedenfalls zumindest so einige verkündet, dass sie das machen wollen und haben da ja auch was gemacht und entsprechende Ergebnisse bekommen. Das heißt, wir haben einige Marktleiter, die haben dann irgendwie mehrere Märkte sogar und die haben dann, je nachdem, wie die Situation war, bei denen sogar bis Aushänge gemacht, dass sie sich davon distanzieren und so weiter. Und das eben kurz vor Muttertag ist auch hart im Prinzip, aber okay, die sind ja auch alle selbstständig und ja, wollen da die Kunden nicht verlieren da vor Ort, ne? Ist ja richtig so. Und andere Leute haben sich an Werberat gewandt und da auch eine Rückmeldung bekommen. Edeka wurde zumindest zu einer Stellungnahme aufgefordert. Na, schauen wir mal, vielleicht kommt noch was. Ja, ich denke mal, was die meisten Leute aufgeregt hat, nur um es auch mal gesagt zu haben, war halt die Endeinstellung, wo halt gesagt wird, danke Mama, dass du nicht Papa bist. Ja, und das, ja, es ist auch wirklich irgendwie eine negative Message. Ja, ich weiß gar nicht, gibt ja viele Leute, die das positiv fanden, gerade vor Muttertag. Also es ist eine sehr negative Message. Ja, da hat die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler mal wieder ein Eigentor gestartet. Ja, dass sie glauben sozusagen, dass die Frauen nur erhöhen können, wenn sie Männer erniedrigen oder so. Das ist irgendwie, oder dass Frauen das vielleicht auch wollten, dass Männer so dargestellt werden. Das ist ein komischer Glaube, der, glaube ich, nicht allgemein so geglaubt wird. Jetzt auch genug geglaubt. Ja, das ist mal wieder aus der Reihe Facepalm beim Lesen der Überschrift. Medical textbooks overwhelmingly use pictures of young white men. Also Abbildungen in Büchern sind jetzt schon eine Gefahr für Diversität und Repräsentation. Ich weiß, was noch... Stereotypes werden und Repräsentation. Also das ist der Grund, warum es nicht so viele diverse Doktoren gibt. Also, das ist Teil von strukturellem Rassismus und der täglichen Gewalt, die Minderheiten aushalten müssen. Also genau, ja, das. Ich hatte auch schon irgendwie gedacht, ne, wenn ich mich selber nie in einem Medizinbuch sehe, will ich vielleicht später gar kein Medizinbuch werden. Ja, also... Ja, also bitte, viel Spaß noch. Ja, das hier ist so ein bisschen ein Fall von Schildbürgertum oder wie auch immer ich es nennen soll, aber es geht halt hier darum, dass das unsere Gerichte beschäftigt hat und dass zu allem Überfluss ein Gewerkschaftsrechtsschutz für diese Person die Anwaltskosten übernimmt. Also nicht, dass ich das nicht will oder irgendwie, eigentlich will ich es nicht, weil ich finde, das sind Sachen, die man irgendwie mit seinen Entscheidungen sollte man auch eine gewisse Verantwortung übernehmen, aber dann sollte man wenigstens diesen Prozess nicht noch der Gemeinschaft aufbürsten, aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn, Mann zu Frau, Transsexueller, normale Bart, also rasieren reicht nicht, weil nach einem halben Tag müsste man sich nochmal rasieren. Dann geht es darum, wie viel Behandlung steht gesetzlich Versicherten in der Richtung zu. Und dass der Arzt sagt, aber für das, was mir zusteht, kann ich das gar nicht machen. Hin und her. Am Ende landet es vorm Sozialgericht. Weiter stellte das Sozialgericht fest, dass bei der Klägerin ein Fall des Transsexualismus von Mann zu Frau vorliege. In diesem Fall bestehe ausnahmsweise ein regelwidriger Körperzustand, da Frauen in der Regel keinen Bartwuchs haben. Auch lasse sich dadurch eine Rasur oder ein Make-up kein vergleichbarer Zustand herstellen. Denn die Klägerin könne nachvollziehbar darlegen, dass der Bartwuchs trotz dieser Maßnahmen erkennbar bleibe. Zur Angleichung an das nunmehr gelebte weibliche Geschlecht sei aber eine Entfernung der Barthaare erforderlich. Sagt das Sozialgericht. Ist das dabei dann noch intersektionell? Weil auch Männer... Nee, auch wie war das? Nicht alle Personen mit Uterus sind Frauen und solche Geschichten. Ja, aber warum? Hier eine Zwischenfrage. Ist der denn umoperiert oder ist der einfach nur geschminkt und rasiert oder ist der sonst auch mit Hormonbehandlung umoperiert? Nee, aber wenn die sagen Transsexualität, okay. Weil habe ich jetzt hier. Das wäre für mich die Frage, weil es gibt da ja eigentlich schon klare Parameter und ja, ich meine, wenn im Rahmen einer Umoperation Hormontherapie oder was auch immer gemacht wird und der Bartwuchs dann zurückgeht oder nicht zurückgeht, dann wäre so eine Enthaarung ja im Rahmen dieser Therapie doch eigentlich. Ja, einfach nur deswegen so einem. Stellt sich mir die Frage, warum ist das so ein Sonderzustand? Also Leute. Aber was ist denn, wenn ich. Also ich könnte ja auch sagen, ich leide unter meinem Bartwuchs. Wenn der länger wird, Frage. Ist der sonst in Therapie Nee, nein, nicht mal deswegen, aber warum bedingt denn Transsexualität auf einmal, dass dass die Gemeinschaft dir deinen Schönheitssinn bezahlt, sozusagen. Dann müsste ich doch auch die Möglichkeit haben, wenn ich sage, meine Nase gefällt mir nicht, zum Sozialgericht zu gehen und zu sagen, da leide ich ganz furchtbar schrecklich drunter. Das gibt es ja. Ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der hatte mit 17 oder 18, hatte der schon Glatze fast. Und eben seine Haarpflanzung oder sowas bezahlt auf jeden Fall. Echt? Also es gibt schon Hilfen in solchen Beziehungen, ja, manchmal. Oh je. Ja, aber ich weiß nicht, halt Bartwuchs, ist das wirklich ein Risiko, das die Gesellschaft tragen muss? Weiß ich nicht. Ja, für mich ist das jetzt einfach der Knackpunkt. Wird hier der Sonderfall geschaffen, dass ein Mann, wenn er einfach nur sagt, ja, bei mir liegt Transsexualität vor und er macht gar nichts, dass er dann diese Behandlung bezahlt bekommt, nur diese Behandlung? Ja, Hochbehandlung kann er nicht davon ausgehen, dass die Haare weggehen, sozusagen, ne, dass Haarwuchs nachlässt. Das ist vielleicht so die normale Maßnahme oder so. Ja, wenn es eine normale Maßnahme im Rahmen der sonstigen Operationen ist, dann sollte es doch eigentlich gar nicht sein. Das mit den Hormonen wäre eine normale Maßnahme, Hormone zu geben oder zu nehmen. Und davon sollte ja so ein Bartwuchs eigentlich zurückgehen, das meine ich. Naja, wir reden jetzt hier ein bisschen am Thema vorbei. Ja, natürlich. Aber ich fand es halt nur so, dieses Selbstverantwortung ist der Punkt, den ich irgendwie dabei ansprechen wollte. Ja, und geht gleich weiter mit dem Amtsschimmel. Ja, da müsste eigentlich oben auch ein Bild eingeblendet sein. Oder ist das? Nee, das ist nicht mit ins Archiv gekommen. Ja, also letzte Woche hat es für einiges Aufregen gesorgt, dass der RBB eine Dokumentation gemacht hat über den Görlitzer Park und da halt gezeigt hat, wie der Parkmanager vom Görlitzer Park so ein paar Maßnahmen macht. Da gibt es jetzt verschiedene Sachen, die bedenkenswert sind. Ja, sowas wie ja mit Obdachlosen umgegangen wird, wenn die in bestimmten Parkanlagen liegen oder sowas. Aber was halt für am meisten Aufsehen gesorgt hat, ist, dass durch die vielen schon sprichwörtlichen Drogendealer, die im Görlitzer Park rumhängen, an gewissen Eingangspunkten quasi so eine Tummelei stattfindet, dass die normalen Parkbesucher nicht mehr ordentlich rein und raus können. Das liegt halt daran, dass sie am Parkeingang sind, falls sie halt sehen, dass die Polizei kommt, dass sie schneller wegrennen können, anscheinend. Und um der Sache so ein bisschen Herr zu werden, hat der Herr halt an den Parkeingangszonen so spezielle Markierungen angebracht auf dem Boden mit Kreide, um zu sagen, okay, wenn ihr schon hier stehen müsst, dann stellt euch wenigstens dahin und lasst in der Mitte einen Gang für die Leute, die einfach nur rein und rausgehen wollen. So. Und das ist einfach nur... Die ganze Aktion zeigt einfach nur die totale Handlungsunfähigkeit der Leute vor Ort. Der Typ, der Parkmanager selber, ja, ich unterstelle dem jetzt mal nichts Böses. Ich glaube, der versucht nur irgendwie mit der Situation umzugehen. Ja, Probleme liegen an einer ganz anderen Stelle. Ja, aber es ist natürlich eine sehr krasse Maßnahme. Es ist so ein richtiger Schildbürgerstreich. Ja, ja, aber wobei man sagen muss, das ist halt auf dem Mist von diesem Parkmanager gewachsen. Das ist nicht irgendwie Politik oder so. Weil das ja auch schon wieder sehr vermengt worden ist in der Debatte. Die Politik hat die Polizeieinsatzpläne geschaffen und die ganzen Markierungen und sowas. Wir haben ja auch schon andere Polizeiaktionen besprochen, wo die Polizisten in den Park gegangen ist und Flyer verteilt hat, um vor Dealern zu warnen und solche Aktionen. Also da gibt es sehr viele komische Sachen, die da im Görlitzer Park laufen. Und nochmal, der Typ, keine Ahnung, vielleicht führt er auch Böses im Schilde, weiß ich gar nicht. Ich will mal gutmütig sein und sag, der versucht einfach nur irgendwie mit der Situation umzugehen. Kurz nachdem die Dinger dahingesprüht waren, gab es übrigens eine Razzia. Und sie haben den ganzen Park mit Drogenhunden durchsucht und so. Tja, ja. Ja, interessante Folge davon, dass man so einen Parkmanager da einsetzt. Also wie gesagt, in dem Link findet man auch das Video dann 5-6 Minuten. Das ist eine von verschiedenen Sachen, die da in dem Park gemacht werden, die ein bisschen seltsam sind. Und wie gesagt, ich bekomme einfach von dem Typen, so wie der sich gibt, einfach den Eindruck, so der ist einfach total überfordert und versucht nur irgendwie darauf zu achten, dass die Leute sich nicht verletzen und sowas. Und, oder dass ja, das die Obdachlosen... Eindämmen kann oder so, hier ein Beispiel. Er hat sehr großes Problem mit Obdachlosen, weil die immer in einem gewissen Teil des Parkes schlafen. Aber dieser Teil des Parkes ist gerade frisch gestaltet worden und der ist explizit eine Ausgehwiese für Hunde. Da kann man sich jetzt vorstellen, was da überall rumliegt auf der Wiese, und der versucht halt die Obdachlosen davon abzuhalten, sich in die Scheiße zu legen, sage ich jetzt mal einfach. Und ja. Also es ist wirklich eine sehr seltsame Situation. Aber dass jetzt hier bei dem Zeitartikel, der eingeblendet ist, jemand einen gelben Kreis um das Messer gesprüht hat, das ist das ein subtiler Kommentar? Genau. Oder was? Vielleicht Photoshop nur. Wer weiß. Ja, angeblich gibt es ja in Deutschland Messerattacken immer von irgendwelchen Leuten immer wieder. Die sind aber in der Statistik wohl nicht aufschlüsselbar, weil das immer unter andere Kriminal- und Kriminalpunkte fällt, unter andere Delikte. Ja, und jetzt wollen sie Messer verbieten, dass man ein Messer bei sich haben darf. Finde ich ein bisschen komisch, sagen wir mal, weil du kannst ja auch in den Laden gehen als kaufen, dann hast du es auch bei dir, ne? Aber es soll alles über 8 cm, glaube ich, verboten werden und ja, irgendwie ausfahrbare Klingen sowieso. Also offensichtlich sind sich da auch schon alle einig, dass sie das so durchziehen wollen, damit es mit dem Messerangriff. Naja, hier steht ja jetzt erstmal was von Niedersachsen und Bremen. Also. Ja, im Text stand irgendwie, dass sie dem gute Chancen einräumen, sagen wir mal so. Ja, würde ich auch. Jo, aber ja. Nichts. Ja, ich kotze ein bisschen ab im Moment. So, Verbote. Geht mir gut auf den Sack. Ich kann das nicht so ab. Ja, vor allem, wenn man dann auf der anderen Seite den Leuten aber abspricht, dass es Gründe gibt, Angst zu haben. Mhm. Ich verbiete Messer, aber es gibt gar keine zunehmende Messerkriminalität. Aber früher waren Messer nur irgendwie stehende Klinge ab so und so viel Zentimeter verboten und niemand hatte ein Problem damit. Klar, gab es da auch mal eine Messerstecherei, aber halt nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, 100. Also ich erinnere mich da noch daran, irgendwie, ich habe, glaube ich, in der Grundschule oder so schon irgendwie ein Taschenmesser gehabt. Also so ein kleines Schweizer Taschenmesser halt. Und ja, habe mir da nie was bei gedacht. Ja, Schweizer Taschenmesser würde wahrscheinlich auch noch gehen. Das hat vielleicht noch die 8 cm, auf die man darf oder so. Aber ja, alles andere ist ja darüber. Und, so. Und 8 cm bedeutet ja auch nur, dass wenn die Ganoven sich an das Gesetz halten, dass die Stiche nicht so tief sind. Ganz genau. Also, auch schon so, wenn sie sich so dran halten, ja. Wenn du Messerjuckel bist und das Messer benutzen willst, dann ist das auch, glaube ich, nicht mehr so abschreckend, ob das jetzt verboten ist, dass das 2 cm zu lang ist. Straftäter wollen bestimmt nicht unbedingt gerne auffallen, aber das ist ja auch nicht die Variante. Ja, ja, und die Moslems zwingen teilweise ihre Kinder tatsächlich zu fasten. Im Moment geht es ja noch, das Wetter ist ja nicht so heiß, aber wenn dann tagsüber nicht getrunken werden darf oder wie es ist, ich weiß es gar nicht genau, dann geht es natürlich ein bisschen zu weit und die Justizministerin in Hessen will das eben kurz bestrafen lassen. Ich weiß nicht genau, mit was irgendwie, nicht mit Haft oder so, aber die Eltern sollen dann nicht bezahlen oder so. Ja, es ist auch, glaube ich, geht ein bisschen weit. Andererseits muss man natürlich die Kinder schützen. Ne? Und die Kinder sollen ja auch gar nicht fasten, auch bei den Moslems nicht, so wie ich das verstanden habe. Also hier machen die Leute dann auch da was falsch. So. Ja, kann man das vielleicht auch ohne Strafen regeln, habe ich mich gefragt. Aber das ist nicht die Idee der Justizministerin eben. Ja, aber Moment mal, warum denn? Also ich, wenn jemand sein Kind zu sowas zwingt, warum soll er nicht bestraft werden? Also, ja, wie gesagt, Kinder muss man ja schützen irgendwie. Ne? Ja. Das Ding ist halt, ab wann kann das Kind sich selber dazu entscheiden? Mit 14? Wie bei anderen Religionen? Oder? Ich kann es überhaupt nicht fasten eigentlich. Ja, also, weiß ich doch auch, aber irgendwann kommst du halt der Religionsfreiheit des jungen Menschen ins Gehege. Ja, ab 12 oder so, also wenn sie auch ihr Kopftuch aufsetzen. Nee, ja, aber das ist ja auch noch zu früh. Ja. Du bist doch auch noch voll im Wachstum in der Entwicklung. Und dann enthältst du deinem Körper einfach mal einen Monat lang. Dann fängst du schon mal leicht an oder so, dann übst du mal ein bisschen oder so. Kinder dürfen auch mal Fasten üben. So richtig. Also ich habe mit 12 Alkohol getrunken, dann darf Ali auch fasten, wenn ich saufen durfte. Nein, Quatsch. Aber war nicht von den Eltern genehmigt. Nein, ist sehr fragwürdig. Gerade das Fasten bei Kindern. Das, ja. Oder bei Jugendlichen. Fasten your seatbelt. So von mir? Sein, also Fokus ist hier, die Schwarze hat sich bei so einer Veranstaltung mit einem Muslime angelegt, das ist vielleicht gar nicht richtig, sondern eher die sich mit ihr, weil sie eben gegen das Kopftuch gesprochen hat und eben das als Unterdrückungszeichen auch deutet und das auch den Leuten ins Gesicht sagt, wenn sie danach fragen. Ja, jetzt wird sie irgendwie gesteinigt sozusagen, die Schwarze, was sie vielleicht auch aus anderen Gründen verdient hat, aber an der Stelle vielleicht nicht so, weil sie hat dann irgendwie immer wieder den offenen Dialog gesucht und auch hinterher ein Video noch veröffentlicht, in dem das dann zu sehen ist, dass sie da den Dialog immer wieder anbietet, aber das irgendwie nicht zur Kenntnis genommen und auch nicht angenommen worden. Ne? Ja, also diese Verteidigung des Kopftuchs, die ist eine Peinlichkeit auch des Feminismus aktuell, finde ich. Das war keine nicht wirklich Feministin. Also das Ding ist, das ist diese Konferenz, über die wir vor 2-3 Wochen schon mal gesprochen haben. Da ging es darum, dass man versucht hat, die Organisatorin, die Frau Schröter, an der Uni in Frankfurt rauszumobben mit Hashtag Schröter raus und versucht hat, diese Konferenz zu verhindern. Genau, die Uni hat das ja dann doch durchgezogen, ne? Genau, also das ist ja das Schöne, sowohl die Uni als auch die AStA haben sich hinter die Frau Schröter gestellt. Und die Leute, die da draußen demonstriert haben, waren keine Feministin im Endeffekt, es waren Muslime, die für das Kopftuch demonstriert haben. Und wie die Schwarze so ist, hat sie eine von denen halt an der Schulter berührt. So, hier, hör mir doch mal zu, weißt du? Das macht sie ja gerne. Mhm. Und die hat dann einen riesen Aufstand gemacht, die hätte sie angefasst. Ja, das geht nicht. Und dann hat die Schwarze halt ganz schnippisch gekontert, ich dachte nur, Männer dürfen euch nicht anfassen. Ja. Und dann ist die Tussi komplett ausgetickt. Und das ist dann wiederum von den Feministinnen und den Intersektionalen natürlich in Rassismus. Das sei absolut rassistisch. Und Sibyl Schick hat getwittert, das sei auf der gleichen Stufe mit du bist doch untervögelt. Also sie hat intervögelt geschrieben, warum auch immer. Aber das sei auf der gleichen Ebene zu einer Feministin zu sagen, du bist doch untervögelt, wenn man zu einer Muslima sagt, ich dachte nur, Männer dürfen nicht anfassen. Was ist ja, denn was dem, das, da merkt man, so, da merkt man aber, da merkt man auf jeden Fall mal, was für eine Islamexpertin die Frau Schwarzer ist. Ich meine, es weiß doch jeder, dass die ganzen Ungläubigen alle unrein sind. Also. Eben. Ja, aber wie Pavlovsche Hunde die Medien auf die Schwarzer losgeht, ist wirklich. Ja. Was eine Überschrift, der taktische Tactical Rap. Ja, hier haben wir einen interessanten Artikel. Hier kommen so mehrere Themen zusammen. Erstmal vor dem Hintergrund, dass es ja leider derzeit in Amerika einen Trend gibt, dass Moscheen, Synagogen und Kirchen angegriffen werden und da Leute erschossen werden. Also es gab da jetzt schon zweistellige Zwischenfälle in den letzten Monaten. Viele Sachen wurden verhindert, unter anderem deswegen, weil Leute vor Ort, Polizisten oder irgendwelche Leute, die in der Kirche waren, halt selber Schusswaffen hatten und sich wehren konnten. Und in diesem Artikel geht es jetzt mal um die jüdische Hasiden-Community, die relativ groß ist in Kalifornien und New York in Amerika. Und ja, der Tactical Rabbi, der hat sich natürlich so in typischer amerikanischer Manier so eine Marke aufgebaut. Klingt halt cool. Aber ganz konkret geht es halt darum, dass hier am Beispiel von einer Synagoge in Los Angeles mal gezeigt wird, was hat sich denn hier so für eine Subkultur ausgebildet, und immer mit dem Hinweis, okay, es sind nicht nur die es machen, es machen halt auch andere religiöse Communities, Mormonen oder islamische Communities oder sonst was, überall in ganz Amerika machen das. Die nehmen halt, die besorgen sich halt Waffen, weil Waffen legal sind, und bilden halt quasi so Milizen, in Anführungszeichen, oder halt quasi Neighborhood Watches, in Anführungszeichen. Und Geistliche sagen halt, ja, ihr könnt Waffen mitbringen. Andere Geistige sagen, okay, ihr solltet vielleicht keine Waffen mitbringen, aber ihr solltet zumindest euch für den Ernstfall trainieren, ja. Und da gibt es Programme, gibt es quasi Austauschprogramme in dieser Moschee. Hier ist es so, die schicken zum Beispiel alle paar Monate 3-4 Leute in so ein Trainingscamp, wo halt auch aus anderen Leuten halt Leute so paramilitärisch ausgebildet werden, sage ich jetzt einfach mal grob. Ja, es wird hier so nicht explizit so gesagt, aber es hört sich so an. Und in der Moschee gibt es halt diese Bürgerwehr von 36 Freiwilligen, ja, und es wird natürlich alles mit der Polizei koordiniert und so weiter und so fort, weil es halt alles in Amerika auch legal ist, ja, und ist ein besorgniserregender Trend. Und wie gesagt, dieser Artikel mal am Beispiel einer jüdischen Community, und da wird halt, die sind halt sehr stolz und erzählen halt alles sehr freimütig, aber wie gesagt, in anderen Communities ist es auch so. In Amerika. Da bildet sich gerade gewaltiges Konfliktpotenzial, sage ich mal. Ja, das ist sehr besorgniserregend. Ja, traurige Geschichte eigentlich. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir wirklich ein bisschen aufpassen müssen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und zwar erinnert sich wahrscheinlich der größere Teil der Leute an die Sachen in Rotherham, an diese Grooming-Gangs, an Leute, die sich explizit an Mädchen aus sozial schwachen Schichten ranmachen, um diese dann halt sexuell auszubeuten. Hunderte, gerade 40 neue angeklagt, über fast 15 Jahre hinweg. Und man hat weggeguckt, weil man wollte sich nicht dem Rassismusvorwurf aussetzen, weil die Männer, die Täter, großenteils aus der pakistanischen Community kamen. Ja, und jetzt liest man Dinge hier über Marzahn und das Einkaufszentrum Eastgate. Ja, kurz wird es ruhig, dann tauchen drei Mädchen auf, um die 14, vielleicht auch 16 Jahre alt, Leggings, Kippe, Handy. Die informieren sich jetzt via WhatsApp, sagt Sozialarbeiter Uwe Heide, der die Szene beobachtet. In kleinen Gruppen nähern sich weitere junge Frauen und auch junge Männer. Nach einer halben Stunde an diesem Frühlingsnachmittag ist der Platz zwischen Schule und Jugendclub wieder gefüllt. Aus den Boxen tönt Musik von Beyoncé, es wird geraucht, gekreischt, getrunken. Ist es ein Katz-und-Maus-Spiel? Ja, warum kommen die Leute dahin? Da kommen inzwischen offensichtlich schon aus anderen Bezirken und anderen Städten junge Migranten, weil sich rumgesprochen hat, dass die Mädels da leicht zu haben sind. Und das passiert vor den Augen der Sozialarbeiter. Und wenn ich da lese, 14-Jährige. Okay. Die verschiedenen Gruppen bestehen zumeist aus männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden mit Migrationshintergrund und weiblichen Jugendlichen überwiegend aus dem Wohnbereich des Bezirks Marzahn-Hellersdorf. In den Gruppen befinden sich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, aber auch Jugendliche mit Migrationshintergrund, deren Erziehungsberechtigte sich im Bezirk Marzahn-Hellersdorf aufhalten. Ein Teil der Jugendlichen komme aus anderen Bezirken hier. Warum, fuck nochmal, macht man da noch nichts? Warum verhindert man nicht das, was in Rotherham zum Beispiel passiert ist? Warum lässt man das mit offenem Auge offensichtlich auf genauso eine Geschichte zulaufen? Ich verstehe es nicht. Aber es interessiert anscheinend auch nur wenig Leute in Deutschland. Was ein Artikel, Alter. Ja, und wo kommen die Gangs ins Spiel? Ja, ich meine, wo kommen die Gangs ins Spiel? Es waren ja jetzt bis jetzt Leute, die von überall da hinkommen. Ach so, nee, ich hatte das jetzt nicht mit den Gangs. Es geht da halt auch in dem Artikel teilweise noch um die organisierte Kriminalität. Aber ich wollte das rausstellen, diese Parallele zu Großbritannien, die mir große Sorgen macht. Ja, da geht es halt auch noch darum, dass Berlin sowieso am Arsch ist, was das angeht. Unternehmer schleust Arbeiter ein und beutet sie über Jahre aus. Da hat scheinbar ein Unternehmer, der ein Reinigungsunternehmen hat, Leute aus Osteuropa eingeschleust, hat die Pässe einbehalten und hat sie zu Dumpinglöhnen arbeiten lassen. Und Sklaverei ist nicht so gut. Das weiß ich nicht. Also im Artikel stand jetzt auch nicht, also Nationalität stand nicht drin. Also gehe ich mal davon aus, dass es ein Deutscher war. Und bitte keine Arbeiter einschleusen. Also dabei warb der Angeklagte aus Nützen im Kreis Segeberg als Unternehmer und Leiter einer Reinigungsfirma von 2014 bis 2018 Arbeitskräfte aus den Balkanländern an und lockte sie nach Norddeutschland, wo sie angeblich bis zu 16 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten mussten. Er behielt deren Ausweise ein und gab ihnen falsche Identitäten und zahlte Dumpinglöhne. Nicht in Ordnung. Das ist dieser Steuerskandal, bei dem es darum geht, dass Mehrwertsteuerkartelle sich gebildet haben. Ich habe das System ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden, aber scheinbar ist es irgendwie möglich, das so ein bisschen zu verwischen, diese Vorgänge, wenn man irgendwie zwischen Firmen zwischenschaltet oder so. Und das ist im großen Stil, wo passiert oder passiert immer noch, und da gehen die Steuern, die Steuermilliarden flöten sozusagen, gehen eben Geld verloren. Und hätte das, glaube ich, diese Woche ein großer Skandal werden sollen. Ich habe jetzt die Mainstream-Nachrichten nicht ganz so verfolgt, bin ich nicht ganz sicher, ob das da passiert ist, aber das habe ich so mitbekriegt hier, das Ding. Also es wird betrogen, wo geht. Auch keine gute Sache. Einen hohen Milliardenbetrag. Ja, bis zu 50 haben sie, glaube ich, geschrieben. Aber bis zu zweistellig oder so. Aber europaweit, ne? Das ist im Endeffekt die Variante des Umsatzsteuerbetrugs. Ja, dass man Umsatzsteuer meldet und Sachen abschreibt, so wie man es in Deutschland auch kennt. Nur verkompliziert nochmal über Ländergrenzen hinweg. Ja, genau, die machen dann das. Die größte Zauberei, da gibt es kompliziertere Sachen. Ich habe es jetzt auch knapper dargestellt, aber es ist was man in Deutschland als Umsatzsteuerbetrug einfach kennt, nur mit der Sache nochmal über 2-3 Länder verteilt, und da das halt alles digital möglich ist, und ich weiß jetzt nicht, Lettland oder Estland spielt auch eine sehr große Rolle, weil die ja diese E-Company haben. Man kann quasi einfach jetzt, jeder, der zuhört, kann jetzt ins Internet gehen und kann, wie gesagt, entweder Lettland oder Estland, ich weiß nicht mehr, welches das genau war, einfach auf die Homepage von dem Land gehen und eine Firma anmelden, und dann hast du eine Firma da mit allen EU-Vorteilen und kannst die quasi digital von hier Deutschland führen, musst nie dahin fahren. Ja. So, und solche Sachen gibt es in Europa halt, und deswegen wird es einfach erleichtert. Ja, es ist so ein Scheingeschäft, das dann auch, wo dann gelegentlich die Firmen wieder verschwinden, kurz bevor sie erwischt werden und so weiter. Also das spielt ja auch noch eine Rolle wohl. Naja. Ja, Mexiko ruft Ende der Willkommenskultur aus, da sind sie ja nicht alleine mit, sozusagen, die Amis haben das ja auch schon gemacht. Der Druck wächst eben auf Mexiko, und nicht nur, dass die Amerikaner die Grenze dazu machen, wollen viele Leute auch tatsächlich gar nicht mehr durch, sondern wollen irgendwie in Mexiko bleiben. Und da kommen irgendwie, was haben sie geschrieben, 300.000 Leute, glaube ich, pro Monat momentan oder so, wenn ich mich richtig erinnere. 300.000 pro Monat, Heidelberg. Genau, das sind in den letzten Monaten sind die wohl so viele gekommen. Und das ist natürlich für Mexiko ganz schön viel, ganz genau. Und der Druck ist eben, die Leute kommen aus Venezuela, die Leute kommen aus Honduras, das ist ja auch ähnlich arm dran wie Venezuela. Und ja, die können das jetzt auch nicht mehr sozusagen aushalten. Und die neue linke Regierung macht die Grenzen gerade zu. Und also das ist ein sehr langer Artikel, kann man vielleicht mal selber lesen. Sie hatten zum Beispiel so ein Beispiel von einer Familie aus Honduras eben, wo der Typ schon irgendwie einen Job fest hatte in Mexiko, aber er konnte den dann nur noch als Zeitarbeitsjob oder als Zeitjob antreten, weil schon klar war, dass sie das Dauervisum nicht kriegen werden mehr. Also das hat die 300.000 Migranten in den ersten 3 Monaten des Jahres. 100.000 im Monat, ja, okay. Ja, ich weiß nicht, wie groß Mexiko jetzt wirklich ist, aber es ist eben auch schon ganz schön voll. Ich glaube, Mexiko-Stadt sind 18, 20 Millionen Leute. Ja, vor allem gibt es da auch die Jobs nicht. Ja, die Jobs gibt es da sowieso nicht, und die Leute bringen sich gegenseitig um wegen dieser Drogenscheiße, wegen den Dealereien und so weiter. Ja, richtig toll ist das auch sowieso nicht, ob man ja vielleicht in Venezuela noch mal was anfangen kann. Aber gut, in dem Beispiel hatte der Mann eben einen Job gefunden in so einer Metallfabrik oder so. Die wollten ihn da was schweißen lassen. Das war ja noch eine Perspektive, mit der man da hinkam. Nur, das ist jetzt offensichtlich vorbei. Die Perspektive soll genommen werden. Die Leute sollen nicht mehr kommen. Und wenn, dann irgendwie direkt durchreisen nach Amerika. Aber das wollen was machen denn dann aber die Intersektionalen in Amerika, wenn auf einmal die BIPOCs von den Not-So-BIPOCs irgendwie ausgesperrt werden? Die kriegen noch einen Kurzschluss. Ja, wird langsam Zeit, dass sie einen Kurzschluss kriegen. Ja, genau. To be or not to be. Pock. 129 Millionen übrigens hat Mexiko Einwohner von 2017, Weltbank. So, zum Ende. Ja, schauen wir mal kurz in die Türkei. In der Türkei passieren ja auch gerade mal wieder seltsame Dinge. Das kann man ja mittlerweile auch nichts anderes erwarten. So, ja, ich meine, es hat ja alle überrascht, dass in den Kommunalwahlen, die vor kurzem stattgefunden haben, die Oppositionspartei tatsächlich gewonnen hat. Mit einer sehr knappen Mehrheit, mit 14.000 Stimmen, aber immerhin, sie haben gewonnen. Und das in einem Land, wo der Präsident quasi, ja, die verschiedenen, also er vereint ja quasi alle Macht auf sich mittlerweile, ja. Ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, ja. Und deswegen war es eine Überraschung, dass die Opposition gewonnen hat. Und jetzt presst der Herr Erdogan halt durch, dass eine Neuwahl stattfinden muss, weil die Ergebnisse halt nicht so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Ja, das kennt man hier ja auch manchmal bei Bürgerentscheiden, aber hier geht es halt um Kommunalwahlen. Ja, also ja, da sind die Leute doch schon auf die Straße gegangen, oder nicht? Bitte? Dagegen, was Erdogan dazu gesagt hat, sind die Leute doch schon auf die Straße gegangen, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, das ist im Endeffekt sogar noch besser. Als Gegenzug hat die Opposition jetzt die Gültigkeit aller Wahlen in den letzten Jahren angezweifelt, genau, ja. Und hat praktisch die Wahlbehörde mit der Überprüfung dieser Wahlen beauftragt. Ja. Also, was hier in diesem Artikel, drin steht, ist, dass sie sagen, diese Unterlagen wären nicht unterschrieben gewesen. Und diese Leute, die dafür verantwortlich sind, die zu unterschreiben, sind wohl auch irgendwelche Staatsbediensteten, also quasi irgendwelche Erdogan-Leute. Das ist natürlich auch ziemlich perfide. Sagt man, ach ja, das ist das Ergebnis der Wahl. Ach, das unterschreibe ich jetzt nicht. Oh, die Wahl ist ungültig, hat ja keiner unterschrieben. Ja, wie gesagt, ich war von Anfang an überrascht, dass die Opposition da überhaupt eine Chance hatte. Ja, gerade weil halt der ganze administrative Apparat total mit Erdogan-Leuten natürlich besetzt ist, einseitig. Und ja, ich finde es schon auch ein ganz gutes Zeichen, dass die Leute da tatsächlich sich aufgemacht haben und dagegen demonstriert haben, sozusagen. Ja, es gab ja auch sehr viel internationales Echo, was negativ ist, aber ich meine, wenn man sich halt anschaut, was in der Türkei passiert, wirtschaftlich im Moment, ist es absolut desaströs. Ja, die sind jetzt bei 35% oder sowas gefallener Währungskaufkraft im Gegensatz zum letzten Jahr. Ja, in einem Jahr 35% ist schon, das ist einfach nicht mehr, ja, normalerweise endet sowas mit Bombardements von irgendwelchen Sachen. Gut, ich meine, in Syrien waren sie ja, aber trotzdem. Ja, also Türkei ist auf jeden Fall Krisenstaat, ne? Ja. Auf jeden Fall. How about Fukushima? ich muss nur kurz meine Notizen aufrufen. Hast du den eingereicht, Abel? Ja, ich habe den eingereicht. Ich habe nur gerade meiner Tochter noch gute Nacht gesagt. Ja, also Fukushima, Tschernobyl und das Three Miles Island Reaktorkatastrophen zusammen haben bisher 200 Menschen das Leben gekostet. Und verglichen mit anderen Energiegewinnungsträgern ist Nuklearenergie relativ sicher. Und das wenn man, ist aber ein bisschen naiv, oder nicht? Man weiß ja gar nicht, wie viele Menschen durch die ganze Radioaktivität, die im Obst hinterher war und so umgekommen sind. Ja, da genau darauf geht der Artikel ein, dass es halt Panikmache ist von, also du kannst es halt nicht nachweisen. Genau. Dass durch die Strahlung, dass es tatsächlich hochgegangen ist. Du hast ja auch eine permanente Hintergrundstrahlung und die meisten Menschen sehen dann da so eine unsichtbare Gefahr, von der sie betroffen sind. Und tatsächlich ist aber der offizielle, die offizielle Zahl von Toten halt bei 200. Und man nimmt auch von der Region verstrahlte Menschen, alles wird mit eingerechnet. Aber selbst wenn du eine Strahlung, eine Dosis abbekommst und die nicht für zu lange und nicht für zu hoch ist, dann passiert mit dir nicht viel. Also, und der Artikel beschäftigt sich halt damit, was in wissenschaftlichen Publikationen halt nachzulesen ist. Und es wissen ja viele Menschen gar nicht, dass selbst bei einer Atombombe, die Folgen zwar lokal natürlich furchtbar sind und dass die Betroffenen starke psychologische Schäden auch bekommen, wenn sie in der Nähe vom Einschlag sind, dass aber an sich die Strahlung, die danach in der Region ist, nicht ganz so hoch ist, wie man das jetzt vielleicht durch Hollywood-Filme oder durch Videospiele vermuten würde durch so Horrorszenarien. Also der Artikel geht da ganz gut drauf ein, was halt sozusagen der wissenschaftliche Stand ist. Und ja, es gab ja in Deutschland nach Tschernobyl ja so diese Warnungen, man soll den Salat nicht essen oder so. Und das sind auch, ist auch, glaube ich, in einem Jahr eine ganze Menge entsorgt worden davon. Und bei Fukushima hieß es doch so nach dem Motto, das kommt jetzt alles rüber bis an die amerikanische Küste. Und ich kann mich an so ein Thunderfoot-Video erinnern, der hatte das doch irgendwie gebankt eben, dass das Quatsch ist, ne, dass es auch so weit nicht geht. Mhm. Ja. Also ich muss auch selber sagen, ich hatte früher, war ich bei Atom auch eher der Meinung, dass es ja viel schlimmer ist und dass das verschwiegen wird und tralala. Und desto mehr ich halt drüber gelernt habe und auch wissenschaftliche Publikationen mir angeguckt habe, ich bin halt irgendwann dazu gekommen, ja, Nuklearenergie ist jetzt nicht ideal. Natürlich ist es am besten, wenn man es irgendwie von der Sonne bekommt, aber nuklear an sich ist eigentlich ziemlich sicher. Also. Naja, aber da muss ich auch wieder sagen, da schmut hier die Artikel-Headline ein bisschen, weil bis auf Fukushima, also weder Tschernobyl noch Three Mile Island waren sicher. Ja, also das sind beide Sachen, die aus der Dummheit der bedienenden Menschen und der Hybris zu glauben, man könne den Scheiß irgendwie beherrschen, entstanden sind. Ja, das ist im Endeffekt, ja. Und halt, das ist halt der Punkt, weil man davon ausgeht, dass es sicherheitsmäßig gebaut wird und dass alles perfekt läuft, ist es ja schön und gut. Nur wenn der menschliche Faktor ins Spiel kommt und halt so Sachen wie Materialfehler oder Fehler beim Bau oder einfach schlechte Wartung, was auch immer, dann sind das halt diese alten Kernreaktoren, die ein großes Potenzial haben. Ja, also ja eben, also es muss auf jeden Fall die nächste Generation sein, wenn, oder die übernächste. Es kann immer viel passieren, allerdings der absolute schlimmste Fall, dass man halt total die Kontrolle verliert oder dass man da irgendwie 10 Minuten vorsitzt und die Leute im Kernkraftwerk nichts tun und einfach zugucken und nicht Gegenmaßnahmen einleiten. Mhm. Also es kann viel passieren, aber wenn man es wieder in Relation sieht mit anderen Energiearten, ja, wenn man sich halt anguckt, Erdgas, Erdöl, Braunkohle, Steinkohleenergie, ja, da hat man einfach viel mehr Tote einerseits erstmal bei der Produktion und bei der Rohmittelbeschaffung. Okay, Uranabbau ist auch nicht schön, ja, aber da fallen auch Todesfälle an. Und später bei der Luftverschmutzung, gerade in der Vergangenheit, wo die Filtersysteme noch nicht so gut waren, sind halt sehr, sehr viele mehr Tote angefallen als alle Atomkatastrophen zusammen. Ich hatte ja auch schon mal auf diesen Essay angesprochen von einem Wissenschaftler, der halt mal ausgerechnet hat, wissenschaftlich nachgerechnet hat, dass es, wenn man sich alles anschaut, dass Nuklearenergie tatsächlich das sicherste von allen ist, wenn man halt alle Faktoren mit einberechnet, Arbeitsunfälle und so weiter und so fort. Und ja, interessanter Artikel. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich ihn einreiche, aber ich hatte es dann mal gelassen. Erstaunliches Fakt. Ja. Kann mit aber noch ein kleiner Hinweis am Ende noch. Jeden Tag sind wir 2-3 Stunden ein Teil von Deutschland, 15% von Deutschland oder sowas, werden von französischen Kernkraftwerken mit Strom versorgt. Jeden Tag. Yay. Über ein paar Stunden. So. Und das ist einfach Realität und das ist Teil des sogenannten Strommixes. Merci, Frankreich. Kann man sich sehr schön anschauen beim System Smart mit D am Ende, smart.de. Eine sehr schöne Seite von der Bundesnetzagentur. Kann man zu jeder Stunde sehen, wie viel Strom gerade verbraucht wird. Oh, ja. Jetzt gerade wird verbraucht 46.042 Megawattstunden in Deutschland. Ja. Ja, wie viel ist das in Tonnen CO2? Ja, da gibt es bestimmt irgendwo eine Option, wo man sich das anzeigen lässt. Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall bei den Dieseln werden sie auch langsam peinlich. Ich habe tatsächlich gedacht, in Stuttgart hätten sie jetzt Autos überprüft und wären speziell auf diese Dieselsache gegangen, aber offensichtlich prüfen sie das nur mit oder so, wenn sie Leute anhalten, ob sie denn auch einen Diesel haben und wenn, ob der dann Feinstaub befreit reicht, glaube ich nicht, muss raus aus der Stadt oder so, darf nicht betrieben werden, glaube ich mehr, ne? In der Innenstadt. Ja, und die ziehen das richtig durch, beziehungsweise die haben 500 Autos oder sowas ungefähr gefunden, die da nicht sein durften, wo sie sind, eben in der Innenstadt als Diesel und haben jetzt aber irgendwie erst 50 Bußgeldbescheide verschickt, und die anderen so angeschrieben, in der Hoffnung, dass die sich dann von sich aus vom Acker machen oder so. Aber es ist doch eine Farce, was da abläuft, oder? Ich weiß nicht, gerade diese Feinstaubgeschichte, die ist schon auf kurzer Geschichte auch wirksam. Das heißt, irgendwie, wenn in so einem Ballungszentrum ist das schon ganz richtig, das vielleicht auch versuchen einzudämmen. Also die Leute so zu gängeln und so, ich finde, das habe ich vorhin schon gesagt, diese Verbieterei, das geht mir auch einen Sack einfach. Wobei also ja, sind sie zumindest hinterher, habe ich den Eindruck, und wollen das jetzt regeln, endlich in Stuttgart jedenfalls. Also ja. Wobei ich halt dann jetzt auf jeden Fall davon abraten würde, ein dieselbetriebenes Messer zu kaufen, weil damit darf man dann nirgendwo mehr hin später. Wie ist das eigentlich? Darf ich mit meiner Motorsäge überhaupt noch in die Stadt? Ist ja keine Klinge dran, die länger ist als 8 cm, ne? Oh nein. Ja, meine Damen und Herren, hier ist. Die können das doch nicht in Köln mit den Buddeln, das klappt doch nicht. Genau. Also erstmal Tunnel bauen in Köln, schlechte Idee. Man denke nur an das Stadtarchiv, aber meine Damen und Herren, das Projekt Köln 2021. Oh. Ja, weil Moment mal. Man denke 100 Jahre wollen sich dafür Zeit lassen. Oh Mann. Ja, also im Endeffekt soll der Kölner Hauptbahnhof unter die Erde gelegt werden, zumindest der Regionalbahnhof-Teil davon. Ja, super. Die sollen vernünftige. Noch, vor allem, sehen hier in Dortmund wollen sie mal ein UFO auf dem Bahnhof bauen, das ist genauso schlau. Aber nur, wenn wir einen zweiten Dom bekommen. Vor Bettes, Gleis Bettes, wie der Name auch immer ist, der in einen wunderschönen Park umgewandelt ist, wo auch nur ein ganz kleiner Teil mit neuen Gebäuden vollgebaut wurde, weil das ja auch so realistisch ist. Man sehe rechts daneben, wie die Realität aussieht. Ja, so wird es links auch voll bebaut werden. Ja, wer was anderes denkt, der, keine Ahnung, der ist sehr optimistisch. Ja, also ein gigantisches Wohnungsbauprojekt und in dem Kontext auch noch erwähnt, anscheinend läuft in München etwas Ähnliches. Da wird allerdings nicht der gesamte Bahnhof unter die Erde gelegt, sondern auch nur wieder ein Teil. Die ehemalige Schalterhalle wird wohl jetzt erstmal für 10 Jahre gesperrt und wohl abgerissen und ja, Platz für Neubauten etc. pp. Park. Also was man zu Köln auch noch wissen können sollte, ist, dass Köln komplett auf Sand liegt. Das heißt, um so eine Megastruktur dahin zu bauen und auch den daneben liegenden Dom nicht zu gefährden. Plus, man wird unglaublich viel Römerkram finden, der dann erstmal untersucht wird. Das ist ein fucking Milliardengrab. Lasst das einfach und verbessert den Service der Bundesbahn. Genau, vielleicht eine zweite Eisenbahnbrücke wäre eine Idee. Aber was sie ja machen wollen, ist die Eisenbahnbrücke nicht mehr nutzen für die Eisenbahn, sondern den Rhein auch untertunneln. Ja, herzlichen Glückwunsch. Warum? Warum kann man solchen Leuten nicht verbieten, das Geld ihrer Steuerzahler zu verschwenden? Dann fließt er leer und alles fließt in Köln rein. Ne? Das ist doch auch scheiße. Das ist der Wahnsinn. Den Bahnhof unter die Erde, okay, aber den Rhein dann auch noch zu untertunneln, ja, mit einer Streckenkapazität für alle Regionalzüge und Fernzüge, meine Güte, Kölner Hauptbahnhof ist nicht Stuttgart, da ist ein bisschen mehr Verkehr. Vielleicht wissen das manche Leute nicht, die Verkehrsplaner da zum Beispiel. Fahren alle mit dem Auto zur Arbeit. Das ist völliger Irrsinn, lass das einfach. Schiebt es auf Zeiten, wo wir viel Geld haben. Oh Mann. Ja, the reasons renewables can power modern civilization is because they were never meant to. So, hier haben wir, das ist ein Artikel, der ist im englischsprachigen Raum, hat der für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil es ist ein Spiegelartikel, der auf Englisch veröffentlicht wurde. Der Spiegelartikel ist hier auch in dem Artikel verlinkt. Könnt ihr euch später in Quellen angucken. Ich weiß noch nicht, ob der... Sagen wir einfach mal so, wir blenden den mal besser nicht ein, ja, weil das ist im Endeffekt der Spiegelartikel auf Englisch übersetzt. Und der hat in Amerika sehr große Runden gemacht, weil ja gerade einerseits man den Green New Deal hat mit Renewables und Deutschland mit der Energiewende gilt ja immer so als Vorbild. Andererseits wissen wir alle, wie die Energiewende so gelaufen ist, in realistischer Sicht. Und der Spiegel hat halt auch einen desaströsen Aufmacher über die Energiewende gemacht. Allerdings im Internet ist er natürlich hinter einer Paywall. das nebenbei. Ja, aber die englische Variante kann man sich durchlesen, wie gesagt, Link hier in dem Artikel. Und ja, es wird da nicht sehr viel Neues gesagt. Es geht halt um so Sachen wie Grundlast, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass halt zu gewissen Zeiten wir auch darauf angewiesen sind, grundlastfähige Kapazitäten aus dem Ausland zu besorgen, beispielsweise Kernkraft aus Frankreich und solche Sachen, weil es sonst einfach nicht funktioniert, weil wir halt mittlerweile so einen großen Anteil von erneuerbaren Energien in unserem Netz haben. Ja, wir haben die Ziele zu hoch gesetzt, sagt der Spiegel. Wenn wir die Hälfte gemacht hätten, wären wir ein besseres Vorbild für alle anderen gewesen. Also die Hälfte von dem Investitionsvolumen und von den Zielen, wie wir sie gesteckt hatten in den letzten 20 Jahren, wird hier, sagt der Spiegel, finde ich interessant. Ja, und in Amerika hat das halt für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil es ja diese Diskussion mit dem Green New Deal gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es ja den Bill Gates, der ja die Atomkraft wieder hoffähig machen will. Aber es ist schon lustig, dass der gleiche Journalist auf der einen Seite dann so, ja, hier, Atomkraft, voll das gute Ding. Und dann der andere Artikel, hier, so Erneuerbare, voll nicht das gute Ding. Ja, deswegen, das sage ich ja. Ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich die neuen Generationen der Atomkraftwerke für sehr sinnvoll halte. Die neuen Generationen ab Generation 4. Und der Bill Gates, der macht ja gerade einen Push, hat auch in verschiedene Firmen investiert. Und versucht jetzt natürlich auf Regierungsebene da auch Gelder zu kassieren und die Medienmeinung in seine Richtung zu lenken. Genau, ich hoffe ja auch, dass da bei der Initiative von Genossin Nahles auf der anderen. Ich hoffe, dass da bei der Initiative von Genossin Nahles auch was rumkommt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die hat ja die Woche einen lustigen Tweet abgesetzt, irgendwie, dass das Atomprogramm mit dem Iran irgendwie ein ganz wichtiges ist. Und dann hat sie kurz danach einen zweiten Tweet geschrieben, hat sich entschuldigt, dass es natürlich den Atomwaffenvertrag und nicht unser gemeinsames Atomprogramm mit dem Iran gemeint war. Ja, die alles, also die JCPOA, darum geht es ja im Endeffekt, ja, um diesen Nicht-Proliferationsvertrag, den ja mehr oder weniger alle Staaten sowieso nicht mehr einhalten. Und ja, das ist so eine richtige Luftnummer. Das ist wir halten die aber ein. Wir halten daran. Das war der große Wurf vom Obama, dieser Vertrag mit dem Iran. Das war der große Wurf vom Obama. Okay. Ja. Der war groß. Ja, ungefähr so groß wie der Wurf von Trump mit Nordkorea. Who gossips and how in everyday life? Das ist ein interessanter Artikel, der halt psychologische, wissenschaftliche Erkenntnisse sich anschaut. Und everybody's sin is nobody's sin. Naturalistic study shows that nearly everyone gossips. Gossip is mostly neutral and not malicious, and nice people even gossip a bit more. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal ein Buch schillen, was ich sehr toll finde. The Elephant in the Brain, Hidden Motives in Everyday Life. Schaut euch die Quellen an. Sehr, sehr interessant. Und Concept Creepers, Individual Differences in Harm-Related Concepts and Their Correlates. Also es gibt ja dieses Konzept des Concept Creeps, also dass du zum Beispiel sagst Gewalt und dann tust du Gewalt ausdehnen. Auch virtuelle Gewalt ist dann Gewalt und dann hast du das Konzept der Gewalt ausgedehnt und das gibt es in vielen verschiedenen Bereichen, dass du eben Concept Creeps hast, die versuchen, um Definitionen herumzuarbeiten und die immer größer zu machen. Und herausgefunden hat man in der Studie, dass Liberals were more prone to the stretching of concepts related to harm, oppression and repression than conservatives. Und in The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religions, da wird die Moral Foundations Theorie aufgestellt, dass eben sozusagen libertär zu sein oder eher liberal, also linkslehnend oder eben conservative zu sein, dass du bestimmte moralische Geschmacksnerven hast. Und für die Liberalen sind es eben die Harm- und die Oppression-Säule. Und in der Studie hier waren die eben auch dazu geneigt, diese Konzepte weiter auszudehnen, also dass Unterdrückung dann irgendwann auch eben in einem Medizinschulbuch stattfindet, weil zu viele Weiße abgebildet werden. Ja. Und hier, warum ich zwar Psychologiestudien gerne auch vorstelle, aber halt auch immer ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil ich mich schon wundere, wie viele, die wir vorgestellt haben, werden später revidiert. Hier hat man eine weitere Studie, die halt als klassische Weisheit in Psychologie gelehrt wird, weit verbreitet ist unter den Wissenschaftlern und eben halt sich nicht replizieren lässt, obwohl es halt in den Schulbüchern drin steht. Und dazu mehr eben auch in den Quellen, wenn ihr es euch im Detail angucken wollt. Ich habe mir diese Woche ganz Germs and Steel durchgelesen. Das ist ein halbes klassisches Buch, was sehr oft empfohlen wird. Also ist auch ein Bestseller. Und ich muss sagen, ich war absolut enttäuscht, dass ich das Buch gelesen habe. Ich hatte auch vielleicht eine hohe Erwartungshaltung für geopolitische Events zum Verständnis der heutigen Welt. Und im Grunde sagt das Buch aus, dass eben ja Waffen, Bazillen und Stahl eben wichtige Punkte waren in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte und dass man vieles in der Geschichte durch eben diese drei Faktoren erklären kann, dass es eben wichtig ist, wo ein Stamm kontinental halt liegt, dass in Europa halt viele Küstengebiete sind, das billige Transport ermöglicht, dass die Europäer da sozusagen einen einfachen Start hatten, weil so viel Küste vorhanden ist. Ich muss aber sagen, Why Nations Fail erklärt wesentlich besser, warum heutzutage bestimmte Regionen unterentwickelt oder verarmt sind. Also Why Nations Fail, absolute Leseempfehlung. Ja, dann noch eine letzte Geschichte. Das war eine Übersetzung von einer Überschrift. Da hat ein 15-jähriger Junge sich als 14-jähriges Mädchen auf Tinder vorgestellt und hat dann Pädophile in den Park gelockt in der Nacht und hat sie dann verprügelt, während er ein Spider-Man-Kostüm anhatte. Also, some heroes wear capes. Ist das nicht der Plot von Hard Candy? Eine komische Vorgehensweise. Ja. So ähnlich wie die Türken hier, die deutschen Influencer abgezockt haben. Die eine Frau beschreibt das ganz gut. Raussuchen. Da haben sie schon Influencer und wollen in die Sonne, um wieder gesund zu werden und dann das. Ja, und alles für eine Flasche. Für eine Flasche machen die fast alles, ne? Eine Flasche irgendwas. Ja, also im Endeffekt haben sie die halt eingeladen, so eine Reiseagentur mit Hin- und Rückflug und haben dann irgendwie behauptet, als sie angekommen sind, dass sie die Pässe von denen gerne schon mal hätten, um das Check-in am Hotel einfacher zu machen. Und dann hat sie dann irgend so einen Bus irgendwo in die Pampa gekarrt und Hotelreservierung gab's nicht. Und ja, sind sie in eine falsche Richtung gefahren und haben sie es dann geschnallt, ne, dass das wohl ja so nicht stimmen kann oder so. Hotelreservierung gab es nicht und Rückflugticket war eine plumpe Fälschung, wie hier drin steht. Und ja, mussten dann auf... Ja, und vorhin haben sie Pässe eben abgenommen, das war ja also wesentlich. Ich denke mal, dass ja, das genau, das, da hier steht irgendwie Schwarzmarktpreis für so ein Pass wäre wohl irgendwie 10.000 Euro. Und deswegen haben sie sich die Leute wohl geholt. Da kann man so ein paar Tricks gute schon mal Idee, einfallen lassen. Also muss man schon ein bisschen den Hut ziehen vor der Verwendungsreich. Aber falls ihr irgendeinen Anflug von Mitleid für diese Influencer verspürt, kann ich euch eins der letzten Videos von Massengeschmack TV auf YouTube empfehlen. Die haben sich nochmal diesen About You Awards gewidmet. Ihr wisst schon, mit der Komikerin Inissa Dixbums. Wenn man da sieht, was heute unter Influencer läuft, da hat man kein Mitleid. Genauso wie ja, das ist mein Beitrag zum heiteren Ausklingen. In der inneren Mongolei hat ein Pärchen aus Russland einer alten Tradition folgen, das soll nämlich total der Gesundheit helfen und so, haben die ein rohes Murmeltier verzehrt zum Abschluss ihrer Reise. Leider hatte das Murmeltier die Beulenpest. Nun sind diese zwei Leute tot, was natürlich nicht so lustig ist. Okay. Aber die Russen halt, krass wie sie sind, oder vernünftig, haben dann gesagt, okay, alle Leute, die in dem Flug waren und die Kontakt mit diesen Menschen hatten, begeben sich jetzt in dieses, ich glaube, sie haben irgendwie eine Ferienanlage oder sowas genommen und haben die da zusammengesperrt. Und das Bild, das man hier sieht, das aus dem Video, anscheinend hat man sie auch mit genug Wodka versorgt, weil die feiern da nämlich irgendwie und sind alle schon ganz schön Hacke, wie man sehen kann in dem Video. Aber, ja. Und diese 158 Leute müssen da jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Tage bleiben, bis halt ausgeschlossen ist, dass sie die Beulenpest haben. Ja, wäre schon also, besser, wenn sich das nicht verbreitet, so, ne? Wenn ihr im Wald, wenn ihr in den Wald geht und seht dann Murmeltier, bitte nicht verzehren. A, Naturschutz, B, Beulenpest. Ich dachte schon, du sagst jetzt kochen. Ja, Murmeltiere sind doch niedlich und lustige, putzige kleine Nager. Sowas isst man nicht. Und täglich grüßt das Murmeltier. Eben. Ja, da fällt mir doch noch eine Sache ein, die ich erwähnen wollte. Und zwar, Leute, esst Schweinefleisch, wird bald teurer. Es gibt nämlich gerade eine Schweinegrippe, die bereits 5% des gesamten Schweinebestands weltweit im letzten Jahr niedergerafft hat. Und sie breitet sich aus. Und ja, Schweinefleisch wird teurer werden. Die Schweineproduktion wird wahrscheinlich den Weg der Bananenproduktion gehen. Interessante Geschichte mit der Banane. Da gibt es ja nur noch eine Art, die angebaut wird. Und ja, schade um das schöne Schweinefleisch. Tja, aber mit die Sache mit dem Asteroiden auf New York, die besprechen wir nicht, oder? Schon wieder? Nicht unbedingt, nee. Das war so ein Szenario doch nur, ne? Das hatten wir doch letztens schon irgendwo, wo das als Werbung für irgendeine Kampagne genutzt wurde, das angeblich jetzt bald irgendwie. Wo war das denn? Naja, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ich würde sagen, Kulturmarxismus. Ja. Genau. Und zerschmettern. Zerschmettern. Und bleibt dran, wegen der Ankündigung von den Republika-Sonderstreams. Wir freuen uns auf euch. Das können wir jetzt mal absprechen. Fördert, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was ihr schadet. Tschüss.